Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich mit dem großartigen Tom Hartig zusammen wieder Filmlook mitmachen darf. Diesmal durfte ich den Regisseur aussuchen, aber offen gestanden gab es eine kleine Vorschlagsliste von Tom und ich freue mich, dass wir uns auf ihn einigen konnten. Ja, am besten sagst du, wer es ist, wenn ich schon die Ansage mache. Hallo Lars, ich freue mich sehr, dass wir diesen Regisseur rausgesucht haben, aus mehreren Gründen. Zum einen ist er gerade, nicht mehr in aller Munde, aber es gibt auch einen Anlass, warum der so gut passt. Und vor allen Dingen ist er ein Regisseur, der noch eine überschaubare Zahl an Filmen gemacht hat im Vergleich zu den Regisseuren, die wir bisher hatten. Und zwar haben wir diesmal Guillermo del Toro ausgesucht, mexikanischer Regisseur. Hat dieses Jahr, also 2018, den Oscar für den besten Film und beste Regie bekommen. Was, und darüber werden wir reden können und müssen, mich ein bisschen überrascht hat, natürlich. Es ist nicht meiner Ansicht nach sein bester Film, aber vielleicht kommen wir da gar nicht zusammen und haben ganz unterschiedliche Ansichten, das werden wir sehen. Toro ist 64 geboren in Guadalajara. Interessant ist, er behauptet ja, er hätte schon als Kind gelesen, als Vierjähriger angeblich sein erstes Buch gekauft, was unwichtig ist. Ich glaube nicht, dass Vierjährige Bücher kaufen. Von daher. Aber er bezeichnet sich selbst als Bibliophil. Ist er, weil also zwei Autoren, glaube ich, ganz wichtig. Der eine ist Howard Phillips Lovecraft, der wahrscheinlich einflussreichste und bedeutendste fantastische Autor des 20. Jahrhunderts, Entschuldigung, der einen ganz großen Einfluss auf das Werk ausübte. Wir werden das bei den einzelnen Filmen immer wieder sehen, der wirklich wichtig ist, der aber sowieso für fantastische Literatur wichtig ist, der selber auch über fantastische Literatur geschrieben hat. Und der zweite wichtige Autor, den man nicht unterschätzen darf, ist Borges, der große Lateinamerikanische, der auch fantastische Literatur rausgegeben hat, der sehr gut geschrieben hat, der Nobelpreis immer hätte kriegen sollen, nie bekommen hat. Der ist verewigt worden bei Umberto Eco im Namen der Rose als Burgos, der blinde Buchwächter sozusagen. Interessant ist bei beiden, bei Borges und Lovecraft, das sind unglaubliche Reaktionäre politisch. Und das ist interessanterweise Toro nicht. Also ich finde, es ist faszinierend, dass er für diese doch politisch sehr reaktionären Autoren schwärmt. Also Lovecraft gerade in den neuen Übersetzungen jetzt und in einer wunderbaren Biografie, die seit einiger Zeit in Deutschland erschienen ist, Geworfen tödlich. Da ist der erste Band, hat schon 800 Seiten und da wird jedes Geburtstagsgeschenk zu jedem Geburtstag aufgezählt. Und trotzdem erfährt man viel darüber, dass er wirklich ein übler Rassist war. Matt Ruff, Lovecraft Country, neues Buch. Ich sage es nur deshalb, um ein bisschen klar zu haben, dass das mit dem Werk an sich fast schon konterkariert. Und trotzdem ist der Einfluss von beiden Autoren, beiden reaktionären Autoren, aber tollen Autoren, ich schätze auch beide sehr, eminent wichtig. Das werden wir in den Filmen wahrscheinlich auch noch sehen, dass das tatsächlich sehr gegensätzlich ist, weil so von außen betrachtet, okay, der Stil, ne, sehr von diesem Horror angelehnt, wir haben Monster, wir haben brutale Szenen, Körper, die zerfleischt werden, die üblichen schönen Horror-Action-Tropen. Und auf der anderen Seite aber eine pazifistische Grundphilosophie, die man den Film anmerkt und die Del Toro halt auch total vertritt. Also dieser totale Gegensatz zwischen den Schrecken des Lebens und trotzdem in den Filmen immer so gewandt, dass es eigentlich lebensbejahend ist. Ja, ich glaube ja auch, dass alle Filme, die er gedreht hat, eigentlich Märchen sind. Teilweise auch mit Erzählerstimme, die es auch so einführt. Und das Märchenhafte zieht sich unglaublich durch. Und im Märchen haben wir das Gleiche. Diese Gewalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch im Großen und Ganzen Aufruf zu einer gewissen Friedfertigkeit. Märchen sollen ja Kinder auch erziehen. Ja, und ich glaube, dass man tatsächlich viel von der Biografie von Del Toro auch in den Filmen wiederfindet. Er hat wohl nach eigener Aussage eine streng katholische Großmutter gehabt, die ihn teilweise gequält haben soll, ihm als Bestrafungsmaßnahmen so Scherben in die Schuhe gelegt hat, mit denen er dann zur Schule laufen sollte. Der Kette ist er, glaube ich, verprügelt worden, hat er auch mal erzählt. Ja. Also ungute Erfahrungen in der Erziehung. Genau, in der Familie. Und auf der anderen Seite sagt er auch selber, dass er eine ganz spezielle Beziehung zum Tod hat, so wie generell Mexikaner eine besondere Beziehung zum Tod haben sollen, durch die hohe Kriminalität, durch die Bandenkriege. Da werde ich nachher auch noch eine vermeintlich lustige kleine Geschichte zu erzählen haben, die ihm da familiär passiert ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Tag der Toten, der ja in Mexiko sehr stark gefeiert wird, wo ja auch Tote eine Rolle spielen. Also Tod ist ja etwas, was wir in Mexiko und in Lateinamerika, in großen Teilen Lateinamerikas anders akzeptiert wird als hier. Es ist auch ein Grund zu feiern. Es ist nichts Schlimmes. Es ist immer so, es hat auch was mit, du wirst sowieso wiedergeboren, alles wird gut. Es hat das Katholische, dieses tief Katholische gemischt, aber auch mit sage ich mal, anderen Glaubensformen. Und dadurch ergibt sich sowas. Also wenn die so ein Totenbrot essen oder Skelette, die Kinder damit schon spielen. Also Tod hat dort nicht nur wegen der Gewalt in Mexiko, die sichtbar ist, eine Bedeutung, sondern eben auch tatsächlich, weil es anders gefeiert wird. Und man merkt es ihm auch an. Tod ist nie endgültig. Tod ist etwas, was einen Abschnitt darstellt. Das werden wir wahrscheinlich in seinem ersten großen Kinofilm dann auch gleich behandeln können. Aber bevor wir dazu kommen, willst du bestimmt wieder über seine Kurzfilme sprechen oder wie er eigentlich angefangen hat, zum Film zu kommen? Die wir aber beide nicht kennen. Geometria und Doña Lupe sind zwei Kurzfilme und dann gibt es eine Ora Macarda, eine TV-Serie. Ich gestehe, alles drei habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht, aber das Interessante ist, wenn man so sich ein bisschen beliest über die Hintergründe von Del Toro, dass er scheinbar mit sehr großem Engagement sich in die Filmindustrie reingearbeitet hat. Das liest sich ganz lustig auf Wikipedia, dass er quasi die Filmschule, die er besucht hat, wo er Drehbuch schreiben und Regie gelernt hat, selber mit begründet hat. Und das will schon was heißen. Ich will lernen, wie man Filme macht, also gründe ich meine eigene Schule, um mir dann, keine Ahnung, Lehrer einzuholen, die mich unterrichten. Beim ersten Film, das Special Effects Studio, gründet er dann gleich selber. Er wird dann selber Maskenbildner, was ich faszinierend finde. Das heißt, er hat sich auch mit allen Teilen des Filmemachens beschäftigt. Also das muss man auch bei ihm im Kopf haben, dass er jemand ist, der sich mit Kamera, mit Drehbuch, mit allem auskennt. Und das spricht ja auch dafür, dass er, so wie einige der anderen Regisseure, die wir jetzt schon behandelt haben, auch eher ein Autorenfilmer ist. Ja. Der halt, wenn der einen Film macht, ist das halt meistens sein Ding, wo er selber das Drehbuch geschrieben hat oder zumindest mitgeschrieben hat und quasi eine bestimmte Vision hat, die er als Regisseur dann auch umsetzt. Und manchmal kann er das mehr machen und manchmal weniger. Kommen wir auch noch zu. Da werden wir auch dazu kommen. Ich finde auch, es hat Auf und Abs in seiner Filmkarriere. Es gibt Filme, die ich auch wirklich nicht so gelungen finde, wobei er ein Mindestniveau niemals unterschreitet. Also er hat, und das ist schon sehr hoch, also er ist einfach, er ist gut und man merkt auch, er ist überlegt, er weiß, was er tut. Da muss man auch dazu sagen, neben der Literatur kommt auch Comic mit dazu, diverse Comiczeichner, wir werden natürlich kommen auf Mike Mignola, mit dem er ja die Hellboys zusammen, aber auch den zweiten Blade, also Blade 2 mitgemacht hat, aber auch beispielsweise einer wie Jiménez. Das ist ein spanischer Comic, den ich zuerst verwechselt habe. Weil es gibt zwei Jiménez, hat man von Jiménez damit gesprochen. Und ich dachte, er meint den, der mit Jodorowsky zusammen Comics macht, also den mexikanischen, der diese Meta-Barone, die in dem John Diffoon-Universum spielen. Nein, er meint den anderen Jiménez, der hat tatsächlich für diverse Serien gezeichnet. Ich glaube, unter anderem Buck Rogers meine ich auch, also auch so richtige Großserien. Und hat dann autobiografische Comics geschrieben, in frühen 70ern, mittleren 70ern, über den Spanischen Bürgerkrieg, über seine Zeit auch dort. Und das ist so das Alter, 13, 14, 15, 16, also 74 bis 76 erschienen. Das ist das Alter, wo er natürlich auch viel Comics gelesen hat. Das ist also auch nicht unwichtig zu wissen, Comics ist ihm vertraut. Und in dem Fall der Jiménez, wir werden das sehen, Thema Spanischer Bürgerkrieg ist bei ihm wichtig. Was erstaunlich ist, denn er ist eigentlich ein Spätgeborener. Genau, zunächst einmal bleibt er aber bei dem Thema Tod und auch Wiedergeburt, wie du es vorhin hattest. Nämlich 1993 kommt sein Erstlingswerk in die Kinos. Laut Wikipedia der bis dahin teuerste mexikanische Film überhaupt. Im Vorgespräch hast du das schon ein bisschen in Zweifel gezogen. Es gibt einfach meiner Ansicht nach durchaus teurere Filme, die älter sind. Ich denke, man ist mal so über die Zeit nachprüft, was ist da wirklich an Geld geflossen, glaube ich, dass zum Beispiel Robinson Crusoe mindestens genauso teuer war. Denn Kronos ist ein preisgünstiger Film. Er sieht gut aus, hat einen tollen Look. Ich muss sagen, er ist für einen nicht ganz Erstling, aber doch eigentlich ersten Langfilm sehr gelungen. Genau, zumal Del Toro da, glaube ich, so Mitte 20 ungefähr war, als er den gemacht hat. Genau, du hast den Titel gerade schon genannt, Kronos. Im Original La Invasión de Kronos, also ich nehme mal an, die Erfindung der Zeit. Aber mach ihn nicht Mitte 20. Der Film ist von 93, er ist 64 geboren. Er ist schon fast 30, als okay, er den Film dann, macht. Dann Ende 20. Ja, was ich will. Aber auf jeden Fall beeindruckend für einen Regisseur, wobei Regisseure ja meistens so in dem Alter ungefähr anfangen. Mit einem mit Hauptdarstellern, die auch vermehrt noch später in seinen Filmen vorkommen werden. In der Hauptrolle Federico Lupi, ein älterer argentinischer Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt aber schon relativ bekannt war, zumindest in seinen Kreisen. Und dann wahrscheinlich dem internationalen Publikum eher bekannt Ron Perlman, der eigentlich bis heute in Del Toro-Filmen immer mal wieder auftaucht. Ja, ich glaube, Perlman ist da ganz, eine ganz wichtige Figur. Und es tauchen, um das zu sagen, wie ich finde, extrem wichtige Motive schon auf, die sich durch alle Filme ziehen werden. Das eine ist dieses Maschinenmotiv, und zwar Aufziehmaschinen. Das hat er unglaublich gerne. Also Uhrwerke im weitesten Sinne. Ja, Zahnräder. Zahnräder, ganz genau, spielen eine unglaublich große Rolle. Auch hier und ein Insekt in diesem Gegenstand, der übrigens, die Erfindung finde ich unheimlich originell, das ist ein Gerät, das sozusagen Blut absaugt und sehr komplex funktioniert, eben wie eine Spieluhr fast. Und da drin sitzt halt ein Insekt, das wir nie zu sehen bekommen, also nur in Teilaspekten, das wir nur erahnen können. Aber diese Insekten sind in all seinen Filmen immer wieder präsent und wichtig. Also auch diese Insekten, die transformieren, auch darüber wird zu reden sein. Das passiert nicht nur einmal in seinen Filmen, das passiert mehrfach und spielt eine ganz große Rolle. Und was interessant ist, es gibt auch ein Buch, das dort auftaucht, von einem alten Alchemisten. Ein fiktives Buch auftauchen zu lassen. Da sind wir mitten in der Welt von Lovecraft und Borges, bei denen bei beiden fiktive Bücher eine ganz große Rolle spielen. Bei Borges gibt es eine Erzählung, wo ein fiktives Buch die Welt komplett verändert am Ende. Also die ganze Welt wird wie dieses Buch, also es mischt sich sehr. Und bei Lovecraft gibt es ja, wir kennen alle Necronomicon, dass es so nicht gibt. Also es ist auch hier ein Buch, das daran erinnert, ein erfundenes Buch, über den Umgang, wie man also eine Gebrauchsanleitung eigentlich für diesen Käfer-Maschinen-Bug. Faszinierendes Gerät. Genau, also Del Toro vermischt hier in dem Film quasi so klassische Vampir-Mythen quasi und gibt dem einen neuen Spin. Ne? Also Story ist halt relativ übersichtlich erzählt. Ne? Letzten Endes geht es darum, dass ein Antiquitätenhändler in den Besitz eines kleinen Gerätes kommt, einer kleinen Skulptur, so ein Skarabäus ist es, glaube ich, so, oder sieht zumindest so ähnlich aus, und stellt halt fest, dass, wenn man das an den Körper ansetzt und es vorher aufzieht, dass es letzten Endes Unsterblichkeit verspricht, also das Leben verlängert. Und im Laufe des Films kommt es halt dazu, weil andere das auch wollen, Ron Perlman unter anderem, dass unsere Hauptfigur stirbt, aber Sterben ist bei Unsterblichkeit ein bisschen schlecht und deswegen wiederkommt und dann quasi als Untoter dahin vegetiert. Und jetzt in anderen Filmen wäre das jetzt so ein typisches, okay, er ist jetzt das Monster, was Leute anfällt und sowas. Und hier in diesem Film ist das aber eher so tragisch inszeniert, was ja gut zum Vampir-Mythos passt. Dass er versucht, dem auf den Grund zu gehen. Er hat dann noch eine kleine Enkelin, die er immer dabei hat, zu der er ein gutes Verhältnis hat, die ihn dann bei sich auf dem Dachboden in der Spielzeugtruhe versteckt quasi. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Motiv auch, das immer wieder in seinen Filmen auftritt, Kinder. Und zwar der Blick der Kinder auf die Erwachsenen. Zieht sich durch. Also vieles wird, es gibt bei Hellboy eine Szene, wo Hellboy sein Beziehungsproblem mit einem kleinen Jungen diskutiert, was faszinierend ist. Und Hellboy ist ja selber eigentlich auch noch, wir werden darauf kommen, ein Kind. Nicht umsonst Boy. Aber diese Sache ist die, dass diese Kinder immer wieder auftauchen werden. Die spielen eine ganz große Rolle. Diese beobachtenden Kinder und, was ich auch interessant finde, was sich auch durchzieht, das ist eine Art Seuche, dieses Vampir-Sein. Also es ist auch ansteckend, wenn man eben sich das Ding benutzt. Und diese Seuche, das spielt spätestens in seinem Roman hier, The Strain, der auch eine Serie wird, wieder eine Rolle. Da ist dann wirklich eine Seuche geworden. Aber immer wieder taucht dieses Motiv der Seuche und des Blut und Seuche auf, also Blut und Krankheit, das hat eine enge Verknüpfung bei ihm. Genau, und dieses Kinder- und Monster-Motiv ist ja auch eigentlich typisch für Märchen. Ja. Das ist ja bei berühmten Frankenstein-Filmen die berühmte Szene, wo das Kind dann nachher im Wasser landet, die ja geschnitten werden musste, weil das eben auch ein kindlicher Umgang ist. Die Monstren sind ja oft auch kindlich. Bei Hellboy haben wir das ganz deutlich, dass der ein Kind ist und es ist sichtbar, aber völlig richtig. Naja, jedenfalls Kronos, großer Erfolg damals, hat sich sehr viel rumgesprochen, sehr viel positive Kritiken bekommen. Das war dann quasi die Einladung für ihn, in Hollywood einen Film machen zu dürfen. Aber er war zwar bekannt, aber es ist tatsächlich so, in Deutschland lief er auch im Kino nicht wirklich erfolgreich. Es gibt eine sehr lausige DVD-Veröffentlichung, was schade ist. Also Kronos ist so ein Film, der fast ein bisschen vergessen ist. Und ich hoffe, dass sich das ändert in den nächsten Jahren mal, weil er einfach, das Erstaunliche ist wirklich für einen Erstlingsfilm und für einen, auch wenn es damals ein teurer mexikanischer war, ist es trotzdem nicht teuer gewesen. Wir wissen das. Der sieht großartig aus. Der hat einen unglaublich tollen Look. Immer wieder Bilder. Gerade fängt er auch mit dem Erzähler an der Vergangenheit, mit dem toten die Alchemisten, der tatsächlich 1600 und auftaucht und dann 1936 stirbt. 36 ist ein interessantes Datum, Beginn des Spanischen Bürgerkriegs. Wie gesagt, wird ja später auch noch häufiger ein Motiv werden. Dieser Look ist wahrscheinlich hauptsächlich auch neben der Vision von Del Toro, auch seinem Kameramann zu verdanken, ebenfalls Guillermo Navarro, der eigentlich bis heute in vielen seiner Filme den Kameramann gemacht hat und der unter anderem zum Beispiel auch Filme wie From Dusk Till Dawn, Four Rooms, Jackie Brown und so. Also man sieht da schon die Connection über Robert Rodriguez zu Quentin Tarantino. Also auch ein Kameramann, der einigen Erfolg bisher hatte. Und das war mir, ich wusste, dass er in vielen Filmen gedreht hat, aber mir war nicht klar, dass er tatsächlich unter anderem auch mit Tarantino gearbeitet hat. Aber es gibt in einem der späteren Filme, kommen wir darauf, ein wunderbares, wie ich finde, Tarantino-Zitat im weitesten Sinne. Aber das werden wir dann sehen. Ja, wollen wir weitergehen zum nächsten Film? 97 kam dann Mimic. Ich Genau. glaube, im Deutschen irgendwie Angriff der Killerinsekten. Ja, ja gut, deutsche Untertitel. Ja, der hieß bei uns aber auch Mimik, also er lief als Mimik. Naja, Mimic-Bindestrich Angriff Ja. der Killerinsekten. Ja, schön. Killerinsekten. Ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass das war ja auch schon mit CGI einiges gemacht, die Effekte. Und obwohl das so Mitte, Ende 90er war, hatte mich das nicht gestört. Also das ist viel im Schatten in dem Film. So also Insekten, Untergrund von New York spielt das meiste des Films. Quasi alles, was man so mit Insekten verbindet, wo man den Horror empfindet. Okay, es ist dunkel, es krabbelt, es ist eine Gefahr, steckt in dem Film drin. Wir haben eine Seuche, mal wieder, die besiegt werden muss von Wissenschaftlern, denen das gelingt. Aber der Preis ist hoch, weil der Käfer mutiert sozusagen. Und da sind wir dabei, dass tatsächlich, es gibt ja dann Menschen, die durch die U-Bahn-Station, das war für mich, ich habe ihn damals im Kino das erste Mal gesehen, wenn plötzlich jemand hinten steht und du denkst, es ist ein Mensch. Und plötzlich entfaltet der Flügel, fliegt los und es öffnet sich vorne das Gesicht und es ist ein Käfer. Das hat mich damals wirklich rausgerissen aus dem Stuhl. Ich fand das toll, faszinierend. Und diese Verwandlung des Menschen in ein Insekt, faszinierende Verwandlung, ohne dass dieser Mensch ganz ausgeführt ist. Es ist eben nur Mimikry, das heißt, oder Camouflage, wenn man das nennen möchte. Es sieht ein bisschen aus wie ein Mensch, aber nicht ganz. Dadurch kann man auch den CGI-Effekt günstiger machen. Toro hat mal gesagt, er hatte zu wenig Geld für CGI, er hätte gerne viel mehr Geld dafür gehabt. Das Trickgeld hat seiner Ansicht nach nicht gereicht. Wichtige weitere Sache ist, es gibt wieder ein Kind, ganz wichtige Rolle, das mit diesen Insekten kommuniziert, so mit Löffeln. Das ist ein kleiner Autist, der mit diesen Löffeln hat und er hat einen Großvater, der so ein Schuster ist und ihm so einfache Weisheiten beibringt, dem kleinen Jungen. Und der beurteilt Menschen auch nach Schuhwerk. Und dann hat er das Gefühl, der hat aber komische Schuhe, dieser Mensch, der kein Mensch ist, sondern ein Insekt. Und dann hat er eben diesen Kontakt und wird auch von diesen Insekten entführt. Ja, das ist faszinierend. Ein kleiner, relativ preisgünstig reduzierter B-Picture, würde man sagen. Aber ich mag ihn irgendwie gern. Ich mochte ihn damals im Kino, ich mag ihn bis heute. Gibt eine ganz ordentliche Blu-ray mittlerweile, wo eben auch sogar Toro-Audio-Kommentar gibt. Ich mag den Film auch sehr. Er hat ein paar kleine Schwächen, auch im Drehbuch, aber da ist Del Toro auch sehr offen zu. Da sagt er nicht seine Schuld. Es gibt eine sehr schöne Anekdote, dass er meinte, es sind zwei schlimme Sachen passiert in seinem Leben um die Zeit, wo Mimic entstanden ist. Das eine war, dass sein Vater in Mexiko entführt wurde für Lösegeld. Ja. Und das andere war, dass er mit Bob und Harvey Weinstein und Miramax zusammen diesen Film machen musste. Und er sagt, er weiß, was er davon schlimmer findet, weil bei der Entführung, das kann er wenigstens verstehen. Aber die Zusammenarbeit mit den Weinstein soll wohl schrecklich gewesen sein, sollen sie sehr stark eingemischt haben in das Drehbuch und ähnliche Geschichten. Er sagt, visuell ist er hundertprozentig zufrieden mit dem Film, aber die Eingriffe von den Produzenten, das haben für ihn den Film ein bisschen verleidet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er später mal dann Director's Cut machen konnte, über den er glücklicher ist. Ja, wobei ich den nicht so unterschiedlich empfinde, auch wenn er es so empfindet. Aber ich meine, interessant ist, dass die Weinsteinarbeit schon damals scheinbar eine schwierige war. Was ich vergessen habe natürlich, es gibt noch mal zwei andere Kinder in dem Film, die auch dabei sind, die die Käfer sammeln und die ersten Käfer abgeben bei der Käferforscherin. Das ist nicht unwichtig, wieder mal Kinder und die auch Käfer sammeln. Insekten werden auch gerne gesammelt von Kindern. Tiere werden gerne, kleine Tiere werden gesammelt und aufgehoben. Ich glaube, das ist auch eine Kindheitserfahrung von ihm, so Sachen, diese Sachen zu haben, auch was irgendwie hübsch und glänzend, anders, interessant ist, finde ich sehr faszinierend. Es ist ein definitiv auch kommerzieller Film, das sieht man, aber nicht unangenehm kommerziell. Also es ist so, dass ich sage, ja, damit kann ich umgehen. Ich halte ihn für nicht so gut wie Kronos, denke aber, es ist ein sehr guter Hollywood-Einstieg gewesen. Generell sagt man Del Toro nach, wenn man sich so durch die Filmreihe schaut, dass das auch immer ein bisschen hin und her schwankt zwischen eher Blockbuster-Filmen, die dann auch entsprechend das Geld einspielen, und eher persönlichen Filmen, die dann noch einen stärkeren künstlerischen Touch haben. Und einmal kulminiert es, aber in dem ersten Hellboy ist es so, dass es zusammenkommt. Das ist unglaublich persönlich, hat er ja jahrelang geplant und trotzdem Blockbuster. Genau. In Anschluss an Mimik, der quasi dann eher so auf okay, Erfolg, Blockbuster-mäßig Hollywood getrimmt ist, folgt dann wieder ein persönlicher Film, nämlich 2001 The Devil's Backbone. Den habe ich gestern zum ersten Mal gesehen und fand das sehr interessant, vor allen Dingen, wenn man Pans Labyrinth dann später auch im Hinterkopf hat, weil es da sehr viele Parallelen gibt. Hier sind wir mitten im Spanischen Bürgerkrieg. Ja, 1936 bis 39, glaube ich, in Es Dreh. ist 1939, da wo er spielt. Also das sagt Toro später mal. Er spielt quasi 5 Jahre vor Laberinto del Faun und das ist 44. Da ist nämlich von der Invasion der Normandie die Rede. Also kann man das nicht so ausrechnen. Genau, The Devil's Backbone spielt quasi so im spanischen Hinterland ein Waisenhaus, also auch wieder Kinder, Jungswaisenhaus im Vordergrund. Im Land tobt der Krieg. Es gibt so Partisanen, die dann da teilweise versteckt werden, erschossen werden, geholfen werden. Und als Protagonist ein kleiner Junge, der frisch in dieses Waisenhaus reinkommt und schnell merkt, okay, hier sind schon einige, das hat schon einiges an Vorgeschichte, was in dem Waisenhaus ist. Es gibt da einen jungen Mann, der sich im Laufe des Films als quasi Bösewicht entpuppt, aber auch mit tragischer Hintergrundgeschichte, der an das Gold heran will, was in diesem Waisenhaus versteckt wird. Und gleichzeitig ist das Ganze aber auch eine Geistergeschichte. Es gibt also einen toten Jungen, von dem wir denken, wir wissen, wer ihn umgebracht hat. Wir erfahren dann gegen Ende, dass es tatsächlich ein bisschen anders war, als wir erwarten. Es gibt nämlich einen der Jungen, der sozusagen als der Böse eingeführt wird, der es am Ende nicht ist, wie wir merken. Der ist eher verstört durch das, weil er hat das damals miterleben müssen, diesen Mord an dem Jungen. Und wir haben vor allem, was ich interessant finde, wenn man schon die Credits aufblinken sieht, als erstes, wer hat produziert? Pedro Almodóvar. Und Maria Paredes, die dort die Schuldirektorin spielt, ist ja eine versierte Almodóvar-Schauspielerin. Die spielt hier eine, also diese unglaublich virile Frau eigentlich, spielt eine Einbeinige. Das macht sie großartig und dieses Bein, was sie hat, da sind wir wieder in der Zahnradgeschichte und dem Schrauben. Das ist ein kleines Wunderwerk der Technik. Am Ende sind sogar die Goldbarren da untergebracht in einer Öffnung. Das ist also wirklich wieder so ein Wunderwerk, was da auftaucht, ein technisches. Und sehr faszinierend gemacht, toll von ihr gespielt, die sehr liebevoll eigentlich ist zu den Kindern. Die Frauen sowieso liebevoll mit den Kindern. Also Frauenbild ist ganz wichtig bei ihm immer recht positiv, so weil man merkt, die Vatererfahrung war schwierig. Und auch hier wieder gibt es einen guten Vater, nämlich den Doktor, der wieder vom gleichen gespielt wird, der schon uns beim Kronos, den Vampir, also wieder Genau, Federico der Lupi. Federico Lupi, wieder dabei gewesen in der Rolle. Und das ist toll gespielt. Es ist mein, muss ich sagen, mein Lieblingsfilm eigentlich von Toro. weil er das fantastische Element ist da mit dem Geisterjungen. Es wird nicht zu mächtig und überstrahlt nicht alles. Es gibt das Wasser übrigens da, auch das Wassermotiv immer wieder wichtig. Spätestens wenn ein Film The Shape of Water heißt, wissen wir, Wasser spielt eine Rolle. Auch visuell sehr starke Parallelen zwischen den beiden. Ja. Da kann man auch sagen, das sind definitiv Parallelen, weil so wie Shape of Water dieser Fischmensch im Wasser ist, es hier dieser Geist, der an und in diesem Wasser lebt. Das heißt, man muss ihm am Ende, so viel kann man ja verraten, den jungen Mann, den Bösen zuführen. Bringt ihn mir doch, sagt er, bringt ihn mir. Und es gibt eine Bombe, die mitten im runtergefallen ist, in der Nacht, in der dieser junge Geist, der jetzt als Geist das erschlagen wurde, die ist einfach nur da. Es wird behauptet, sie ist entschärft, es wird aber nie geklärt, ob sie es ist oder nicht. Die ist als in gewisser Weise als ständige Drohung da und finde ich faszinierend. Diese Bombe, die ein Spielzeug ist, wo man gegenklopft, die auch Antworten gibt, ein Echo gibt, scheinbar fast zu sprechen scheint. Ja, von der Vergangenheit so. Ne? Es ist eine ständige Erinnerung daran, an eine Gewalttat, eine böse Tat, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, die aber immer noch sozusagen verbleibt an diesem Ort. Wie der Geist. Also im Grunde genommen eine unheimliche Parallele. Du hast recht, Herr Erz, sehr gut. Das ist genau das. Also beides begegnet sich da, beides aus der Vergangenheit, was nicht loslassen kann. Der Geist kann ja auch nicht loslassen im weitesten Sinne. Und wir haben wieder, wie auch bei Kronos schon, so dieses Motiv, das wahre Monster ist nicht das offensichtliche Monster, der Geist in dem Fall, sondern der Mensch, ne? Der davon zeugt, von den menschlichen Untiefen, die es so gibt. In dem Fall dann die Gier nach Gold. Thor hat auch gesagt, der Darsteller, der sowieso schon attraktiv ist, des Bösen, der musste sich noch mehr, der musste also ins die Muskeln stehlen und sollte noch attraktiver aussehen, damit er wirklich richtig total, dass es verständlich ist natürlich, dass die beiden Frauen des Films in ihn verliebt sind und gleichzeitig er erstmal diesen schönen Eindruck hat und dahinter eben noch verfault. Also es gibt Bilder auch, wo ein Apfel aufgehoben wird, der unten verfault ist. Das ist im Grunde genommen das Bild, was nochmal auf ihn definitiv auch verweist. Und das zeigt, dass das... Und wir haben wieder Literatur. Der Junge bringt Literatur mit rein, der Waisenjunge unter anderem, Graf von Monte Cristo, da sind wir wieder bei Camouflage. Da ist es wieder ein Mensch, der unter einem anderen Namen, der Doktor fragt ihn, wie weit bist du denn schon? Gräbt er sich schon aus? Na, er hat den AB gerade kennengelernt. Ah ja. Und da wissen wir ja, er entkommt und wird dann ein anderer. Eben der Graf von Monte Cristo wird aus Edmond Dantès. Und da haben wir wieder so eine Verwandlung, Umwandlung, Transformationsgeschichte, auch wieder ein Prozess, der eine Rolle spielt. Man ist nicht der man ist, oder ist man es doch? Nicht unklug, also einfach richtig klug. Man merkt, der Mann liest viel und es kommt in dem sehr gut raus. Ja, es ist eine tragische Geschichte. Auch selbst der Bösewicht ist nicht einfach nur so böse und einfach nicht nur gierig, sondern bekommt auch eine tragische Hintergrundgeschichte. Er wird eingeführt, noch relativ fast, als könnte er der Held der Geschichte sein. Ne? Jung, attraktiv, seine Frau auch. Sie haben Pläne, sie wollen heiraten und dann fliehen in ein anderes Land. Ich glaube, Portugal wollen sie, nach Lissabon oder so. Mhm. Und dann fängt er an, immer böser zu werden, weil man ihn sieht, wie er nach dem Gold sucht. Man hat aber auch die Momente, wo er quasi, er ist selber ein Waisenjunge, der dort aufgewachsen ist, der so ganz träumerisch dann ein Foto von sich und seinen Eltern findet, die er nie kennengelernt hat. Ich glaube, es ist nur sein Vater drauf zu sehen, also nicht beide Eltern. Okay, aber auf jeden Fall merkt man, okay, das ist nicht einfach nur ein böser Mensch, sondern er fühlt sich auch ausgenutzt. Ne? Du hast vorhin erwähnt, dass er ja mit der Direktorin zum Beispiel schläft. Ja. Die eigentlich eher ein liebevolles Verhältnis zu diesem Arzt, Doktor, Lehrer, wie auch immer, hat. Und der langjährige Waisenjunge muss quasi so als Fleischesbefriedigung so ein bisschen herhalten und fühlt sich dadurch auch ausgenutzt. Und vergiss nicht, es gibt noch ein zweites Foto, das ihn zeigt, ganz alleine. Und dann steht auch ein Text dazu da, dass er sozusagen ganz alleine war als Kind. Also mehr als einsam, auffallend einsam. Also es gibt, das ist ein sehr schön literarischer Text. Und das macht es aus. Und das ist, zeigt nochmal diese komplette Einsamkeit dieses Bösen. Er ist ganz alleine. Egal wie viel er vorgibt zu lieben, die junge Frau gibt er vor zu lieben, die Direktorin, da ist er tatsächlich auch nur Mittel zum Zweck, weil sie hört den Gedichten zu vom Doktor von der anderen Seite der Wand und er hört ihr zu, wie sie mit ihm schläft, mit dem jungen Mann, weil er selber das nicht kann. Und das thematisiert der Junge dann irgendwann auch und sagt auch, ich bin hart, das kann er nicht und du brauchst das. Und das ist schon heftig, er sieht sich eben auch nur als das Werkzeug. Er ist nie der, der sich irgendwie geliebt fühlen kann oder sicher sein kann. Und auch die Geliebte, was tut sie? Sie schießt auf ihn. Eigentlich auch ein Motiv, was wir in vielen Filmen von Del Toro dann sehen, dieser Gegensatz von dem Lieben, den Weichen, dem Gefühlvollen und dem harten, potenten Potenzial, quasi Macht ausüben zu können. Ja. Meistens natürlich das Machtvolle, dann das Böse, ne, später dann im faschistischen Sinne und auf der anderen Seite das, wo dann eigentlich die Sympathien des Zuschauers im Endeffekt liegen und auch von Del Toro. Ja, also wirklich, also vor allem, ich finde den Film extrem rund, er hat keine Dellen, die beiden Vorwerke immer noch haben, wo ich sage, hier und da stimmt nicht alles und da sind wir uns auch, glaube ich, einig. Dieser Film ist nahezu perfekt in der Klugheit, in der Schönheit und in dem Verzicht auf zu viel Tricktechnik, merkt man eben auch. Es gibt halt diesen Geist, der auftaucht, aber das ist eigentlich dann auch alles, was es in der Richtung gibt. Ein Jahr später kommt dann ein Film, das ist der einzige Del Toro-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Da sind wir wieder eher im Blockbuster-Bereich. Diesmal in einem Film, wo er mal nicht das Drehbuch zumindest mitgeschrieben hat, sondern tatsächlich eher so als Gun for Hire, ne, so als Regisseur angestellt wurde, das umzusetzen, und zwar Blade 2. Ich nehme an, du hast den mal gesehen? Ich habe den sogar mehrfach gesehen im Kino und nochmal auf DVD, hab den auch. Ich finde den ersten Blade besser. Der erste Blade ist kühl, klar, deutlich, geht zur Sache. Der zweite hat sehr viel Toro-Elemente, ohne wirklich, dass diese Toro-Elemente zusammen was ergeben. Es ist auch Ron Perlman immer wieder mit dabei. Es gibt so eine Vampirseuche, die werden also ganz böse und fressen sozusagen ihre eigenen Artgenossen auf. Da sind wir wieder bei diesem Seuchenthema und beim Blutthema. Vampir spielt immer eine Rolle. Es gibt auch diese Zahnradgeschichten, Maschinen wieder, die wir sehen. Es gibt so eine Unterwasserbrut, die man da hat. Also man findet alle möglichen Dinge, die man wieder in anderen Filmen findet. Ich glaube, Blade 2 ist so ein großer Ausprobierfilm. Da ist auch Mike Mignola das erste Mal mit dabei. Und ich glaube, Toro hat viel rumprobiert, ausprobiert und schafft eine Fortsetzung zu einem Blockbuster, die immer noch besser ist als der dritte Teil, der folgen würde. Und es gibt noch eine Fernsehserie, Blade auch, die auch nicht unbedingt gut ist. Ich habe die mir mal angeguckt. Das wirklich, der zweite Teil ist so der noch der gute. Der dritte geht wirklich gar nicht mehr. Da stimmt gar nichts mehr. Schon der zweite hat große Probleme. Da muss man dann Leute wiederbeleben, die wieder auftauchen. Und das hat also, und dieser merkwürdige Auftrag von diesen Vampir-Clans, ihnen zu helfen eigentlich bei der Seuche, die sich aber auch wieder fast selbstgemacht rausstellt. Also das ist ganz in Ordnung, aber es ist einfach obskur und meiner Ansicht nach der misslungenste aller Toro-Filme. Aber für Blockbuster-Qualitäten, es reicht aus, hat immer noch ein Minimum eine Qualität. Also würde ich sagen, Plot eher so meh, aber Stil wahrscheinlich wieder oben mit dabei? Nicht ganz, weil ich finde, da ist CGI zu mächtig und auch nicht wirklich gut. Das ist in Ordnung. Also ich finde es so, ja, es ist irgendwie ein bisschen schwammig. Ich finde viele Bilder schwammig und war von einigen Bildern, wo ich dort ein bisschen enttäuscht auch. Es gibt auch so eine Höhlenlabyrinthe wieder. Auch das spielt ja immer eine Rolle, dieses Labyrinthische und in Höhlen reingehen. Haben wir auch hier. Das macht er gerne. Da gibt es sowas auch. Aber dadurch, dass diese Blade-Figur ja vorgegeben ist, auch in ihrer Art, sind nicht viele Chancen, die er hat. Also es ist schwer, dass besser zu machen. Es ist in Ordnung, es ist ein ordentlicher zweiter Teil, aber der erste ist für mich vielleicht vom Look her, weil er dieses Kühle hat und dadurch mich beeindruckend. Diese Kühle fehlt, er macht die Bilder wieder wärmer, was er ja gerne hat, wärmere Bilder auch zu machen, wärmere Aufnahmen und das finde ich ist nur so genommen. Ein bisschen hat es mich fast, wenn man das Unsägliche hier mit Vampirfilmreihe Underworld erinnert. Also es ist so eine Mischung aus Underworld und seinen anderen Werken und von daher so mittelmäßig. Okay, aber vielleicht hat er ja da ein bisschen üben können für sein Herzensprojekt, was dann 2 Jahre später kommen sollte. Mit Ron Perlman in der Hauptrolle, diesmal Hellboy. Der Teufelsjunge, der aus der Hölle geholt wird, mit Amerikanern aufwächst und dann später in einer Spezialabteilung der Regierung quasi unter dem Radar Dämonen jagt und Übersinnliches. Das klingt, wenn man das hört und wie du es auch zusammenfasst, Kacke. Weil man denkt irgendwie an John Sinclair. Aber wenn man es dann sieht, ist es doch ganz anders. Also Hellboy, kurz zur Erklärung, da sind wir bei Mike Mignola, amerikanischer, ist er Amerikaner eigentlich? Ja, ich glaube. Comiczeichner und Autor, der diesen Hellboy erfunden hat, der wiederum ein bisschen, und da sind wir mitten in der Welt von Lovecraft, sich sehr auf das Lovecraftsche Universum beruft. Und Hellboy wird ja ist ja fortgeschrieben worden. Also Hellboy, die Serie ist weitergelaufen. Mittlerweile ist Hellboy tot. Also er lebt in der Hölle, in einem kleinen, sie haben ihn in der Hölle aufgenommen, er darf in einem Haus am See, am Rand der Hölle leben. Das ist sozusagen das Ende der Figur. Die Serie um diese Firma sozusagen, also dieses Büro ist weitergegangen. Also Abe Sapien, der Wassermensch, der auch im Film eine große, wichtige Rolle spielt, ist weiterhin dabei und auch die Feuer machen könnende Freundin von Hellboy, deren Namen ich immer vergesse. Liz, gespielt von Selma Blair. Liz ist auch dabei. Liz hat zwischendurch mal ihre Fähigkeiten verloren, wiedergewonnen. Und es ist ja darum, ist dabei. Die muss Hellboy sozusagen zum Guten führen. Es gibt dann Voraussagen und anderes, dass Hellboy die Welt vernichten wird, was er interessanterweise tut, ohne es zu wollen. In den Comics dann auch. Deshalb muss er auch im großen Kampf, im Bösen dann sterben. Also soweit Teufel sterben, er geht ja in die Hölle rein. Er kämpft aber gegen das Böse und das ist faszinierend. Also diese Zerstörung der Welt schreitet dann in den Bio-Dingern, je weiter man kommt, immer weiter voran. Überall geht alles auseinander, Risse tun sich auf in der Wirklichkeit. Und diese Lovecraft-Geschichte kriegt immer mehr Übermaß. Man merkt richtig, es geht um, bei Lovecraft gibt es diese großen Alten, Cthulhu und anderes. Und das spielt hier eine ganz große Rolle, auch hier. Und trotzdem hat es was Kindliches. Wir sind bei dem Kind. Es gibt eine Szene, wo Hellboy mit einem Kind zusammen auf dem Dach sitzt und sich darüber unterhält, ob nun Liz und der FBI-Agent Paar sind oder nicht, was man da deuten kann. Und der kleine Junge ist klüger als Hellboy, hat man das Gefühl. Und Hellboy selber ist ein Kind, er verhält sich kindlich. Es ist süß geradezu zu sehen. Da haben wir wieder Ron Perlman übrigens, den er wollte unbedingt und den er gegen die Widerstände auch durchgesetzt hat. Denn Perlman war kein Kassen... Genau, das Studio wollte ja, glaube ich, sogar Vin Diesel unter anderem in der Rolle haben. Und ein Glück hat er sich mit Ron Perlman durchgesetzt, den ich bis heute immer noch gerne in jeder Rolle sehe. Ganz toller Darsteller, der einfach ein Gesicht zum Verlieben hat. Ja, es ist faszinierend, was man vielleicht noch erwähnen sollte. Die Bösewichte in den Filmen sind Nazis. Also um noch mehr diesen Pulp-Charakter da reinzuziehen. Ne? Natürlich bekämpfen sie Nazis. Ne? Rasputin ursprünglich als der Oberbösewicht in der Vergangenheit, wo Hellboy überhaupt ins Leben geholt wird. Und jetzt in der Jetztzeit so Charaktere mit dem Namen Elsa oder Ilsa. Ne? Und man weiß, okay, alles klar, Dämonen bekämpft Nazis. Und einer der bösen Nazis ist, und da sind wir wieder mitten in der Maschinengeschichte, so eine Aufziehmaschine. Die aufgezogen werden muss, er sich immer aufzieht. Das ist, finde ich, faszinierend. Also überhaupt diese Idee, also auch das zu entwickeln, eine Figur, die sich selber aufzieht, quasi, um leben zu können. Und die dadurch auch zum Mörder wird, vom Vater von Hellboy. Also Hellboy ist ja nun ein Höllenjunge, wie wir wissen, aus der Hölle geholt und wird bei einem Professor groß. Da haben wir wieder diese übermächtige Professoren, diese Vaterfigur. Gespielt von John Hurt. Den wir wiederum aus Alien kennen, wo das alles nicht so funktioniert. Aber das wäre eigentlich eine Rolle für den Filippo da gewesen. Aber ich denke, John Hurt macht es sehr gut dort. Auf jeden Fall diese Vaterfigur, die dann auch sterben muss, damit auch Hellboy wieder ein Waisenkind ist. Und dann haben wir diesen Roboter. Also der Roboter ist es eben nicht. Es ist eine Spielmaschine. Und dieses Maschinenwesen spielt auch eine wichtige Rolle. Und wie du sagst, Nazis, aber eben mit Rasputin auch die Russen. Also es ist so, Kalter Krieg ist doch, spielt da eine Rolle. Erst Drittes Reich und dann Kalter Krieg wieder. Und wir haben wieder so das Motiv quasi des vermeintlichen Monsters, was im Endeffekt durch die Liebe auch gezähmt wird in dem Fall. Ne? Du hast es ja schon erwähnt. Hellboy, auf der einen Seite kindliches Gemüt. Er liebt Fernsehen, er liebt aber Kätzchen. Er raucht aber auch gerne seine Zigarren. Fühlt sich missverstanden. Die Bösen wollen ihn zu seiner Bestimmung führen, die Welt zu vernichten, einfach böse zu sein. Ein Motiv, was auch im zweiten Teil nochmal eine Rolle spielen wird, ob er jetzt zu den Menschen gehört oder immer von denen immer verstoßen und als Monster gesehen wird. Und dann eben diese Figur der Liz, die ihn dann bändigen muss durch die Liebe und ihm zeigen muss, hey, ich liebe dich. Ne? Nicht umsonst hat sie die übernatürliche Fähigkeit, sowohl Feuer zu erzeugen, als auch unempfindlich zu sein gegenüber Feuer, was natürlich bei einem Höllendämon ganz passig ist. da ist es genau dieses, plötzlich haben wir dieses Feuer als zweites Motiv neben dem Wasser. Und beim Wasser, da haben wir den Abe Sapien, diesen Fischmenschen, und der wiederum wird gespielt von, da muss ich mal wieder nachgucken, weil ich merke mir seinen Namen, natürlich Doug Jones, der ganz viel, der gehört auch sozusagen zur Stockcrew, mit der er ganz oft zusammengearbeitet hat, der Toro. Der Doug Jones ist so das, was der Andy Serkis für Peter Jackson ist, ist Doug Jones für ihn, weil der nimmt eben Rollen wie diesen Fischmenschen, die... den er grandios spielt. Ich es mag gibt das. Immer, wenn es ums Kostüme geht, irgendwie, ich glaube, weiß gar nicht, ob man Doug Jones in den Del Toro-Filmen auch mal mit seinem echten Gesicht sieht. Ich glaube nicht, aber ich mag mich irren. Wahrscheinlich irre ich mich, wahrscheinlich sieht man ihn doch mal. Und es wird auch eben viel mit Kostüm, also CGI ist zwar wichtig, aber diese Props und Kostüme sind immer wichtig bei ihm. Er mag das lieber, er arbeitet lieber mit wirklich diesen Props, als dass er mit CGI arbeitet. Das sieht man auch an, das Kostüm von Perlman geht nur so, weil er ist das. Er ist halt auch ein großer Mensch. Dadurch geht das auch, dadurch passt das, dadurch braucht man gar nicht so viel CGI für ihn. Das ist wirklich Maske. Und das ist großartig. Und das ist bei Doug Jones zum Teil ähnlich. Aber der spielt auch diesen Fischmenschen sehr grandios. Übrigens ein literarisch interessierter Fischmensch, der viel liest. Also immer wieder mit in den Büchern. Es gibt eine große Bibliothek. Auch das ist wichtig, nur Hellboy liest nicht so gerne. Ja, wir haben quasi wieder den Gegensatz, genau, das Feuer, was dann eher so den aggressiven Part übernimmt, ne? Der nicht so viel nachdenkt, sondern eher instinktiv handelt, und dann das Wasser, was halt weich, intellektuell ist und dann doch eher nachdenkt. Nur, dass in diesem Fall das Feuer quasi und das Aggressive mal nicht den Bösewicht in dem Film darstellt. Ja. Aber zumindest ein Konflikt. Es ist es. Und sie ist ja zutiefst zerrissen. Sie hat ja Hellboy auch verlassen erst einmal, weil sie damit nicht fertig wird. Sie wird mit diesen Fähigkeiten nicht fertig, dass sie eben bei Emotionen vor allen Dingen dieses Feuer entwickelt. Sie hat Angst vor Emotionen. Und das ist dann später die Lösung. Das hilft dann auch plötzlich, dass sie diese Emotionen dann doch loslassen kann. Die kann sie aber nur bei Hellboy loslassen, weil er der einzige Mensch ist, wenn sie ihre Emotionen loslässt, das Feuer, der es überlebt. Das heißt, der FBI-Agent, so sehr sie ihn liebt, sie wird nicht zu ihm kommen können, weil die letztendliche Emotion, die größte, wird ihn verbrennen. Das ist gleichzeitig traurig, unglaublich romantisch, schön. Es ist eben auch klar, das kann man sagen, es ist eine Comicvorlage, hat es. Und vor allen Dingen, das Interessante ist, teurer Film, hat aber auch viel eingespielt. Es ist wirklich ein Blockbuster geworden. Und einer, wie ich finde, der wenigen hochintelligenten, klugen, guten Superheldenfilme. Und vor allen Dingen muss man bedenken, es gibt da auch ein Motiv, was in vielen Filmen von Del Toro vorkommt, auch in Shape of Water, und das wurde dem dann zum Vorwurf gemacht, so als dass das der Zeitgeist wäre, nämlich das Motiv, dass wir im Grunde eine Gruppe von Misfits haben, ne? Also Leute, die nicht in die klassische Gesellschaft passen und die sich dann gegen die Widerstände der Welt quasi wehren, ne? Das ist ein bisschen wie bei X-Men auch, ne? Wo dann diese Analogie zur Homosexualität in der Gesellschaft aufgezogen wird. Ne? Leute, die nicht so richtig reinpassen und die irgendwie ihren Platz finden müssen in der Welt. Und nebenbei auch dann auch trotzdem auch auf einen klassischen Horrorfilm wieder sich bezieht. Hier ist es Creature of the Black Lagoon mit dem Wassermenschen, nur dass eben dieser Abe Sapien in der Persönlichkeit wird. Dieses Wassermonster bleibt ja bei Jack Arnold ein diffuses Monster, das einfach nur die Frau sieht, oh Frau, toll, will ich haben. Und nie diesen Halbwesencharakter bekommt, wenn Abe Sapien ist hochintelligent. Der würde nie einer Frau hinterher schauen in dieser Art und Weise. Der ist das Monster, das eben auch Menschen, das ist vollkommen richtig von dir, diese Misfits, diese ganze Monster, Außenseiter, Einzelgänger. Und diese Einsamkeit zieht sich halt durch, die sich dann aber als Gruppe immer zusammenfinden, die Außenseitergruppe. Ein faszinierendes Motiv, das sich ja durch die Literatur immer wieder zieht, und dann zusammen schafft man etwas. Und schafft es auch, jemanden zu besiegen. Das haben wir ja bei den weisen Jungen, die in Devil's Backbone genauso das schaffen, wie es eben die Hellboy-Mannschaft schafft. Also da haben wir auch diese scheinbaren Außenseiter, die alleine nur funktionieren, aber plötzlich dann, wenn es drauf ankommt, auch als Gruppe gemeinsam funktionieren können mit den unterschiedlichen Fähigkeiten von jedem, kommt man zu einem Ergebnis. Ja, und nach diesem persönlichen Projekt, an dem er jahrelang an Vorbereitungen gesessen hat, kommt dann, glaube ich, der Film, der auch auf künstlerischer Sicht quasi dann seinen endgültigen Durchbruch hatte. Ich glaube, das ist für viele Leute so der bekannteste Film von ihm, wo man auch seinen Namen vielleicht mal gehört hat, und zwar Pan's Labyrinth. Kurz erklärt, im Original heißt er Labyrinth del Fauno. Faun, das ist kein Pan. Pan ist ein Gott. Pan ist auch der Hirtengott, der griechische. Hier ist es nur ein Faun. Pan deshalb wichtig, weil Arthur Machen, englischer Autor, der wiederum Einfluss hatte auf Lovecraft, The Great God Pan, von dem gibt es einige Pan-Geschichten, Pan, da kommt dann Panik auch. Dieser Gott ist tatsächlich nur ein Faun, also er ist nur ein Halbwesen. Und das Spannende ist, er taucht auf in diesem Film, er wird wieder mal gespielt von Doug Jones. Und was ich faszinierend finde und was mir beim ersten Mal auch nicht richtig aufgefallen ist, der wird immer jünger, je weiter der Film geht. Der fängt als alter, fast bemooster an und am Ende des Films ist er jung und völlig moosfrei. Die Haut ist frei, er ist fast schön in dieser überirdischen Größe. Das ist faszinierend, wie diese Figur sich dort entwickelt. Der ist tatsächlich, verändert sich. Und wir haben eine Verwandlungsszene mal wieder da. Es taucht ein Insekt auf, das da lang fliegt. Insekten, Toro, verwandelt sich in eine Elfe. Mhm. Wenn man genau guckt, kann man übrigens im Hellboy in so Glasflaschen am Rand diese Elfen auch sehen. Genau solche Elfen wie im Pans Labyrinth, als ob man sie vorausgeahnt hätte schon, die sind in Glasflaschen schon eingesammelt worden irgendwann mal und harren da. Also kann man argumentieren, dass das alles im gleichen Universum spielt. Quasi. Es ist alles das gleiche. Hellboy als Fortsetzung von Pans Labyrinth. Pans Labyrinth, kurz gesagt, 44 spielt es. Kleines Mädchen, das mit ihrer Mutter ankommt. Der Vater ist tot. Es gibt einen neuen Mann, der hat die Mutter geschwängert und ist ein sehr strenger Offizier. Er hat immer eine Uhr dabei, der auch herumschraubt. Irgendwer sagt einmal, sein Vater wäre ja sehr tapfer gewesen, hätte damals seinen Soldaten zugerufen, sagt ihm, wer ich war, und hat die Uhr weggeschmissen, damit sie am Todesdatum stehen bleiben soll. Und deshalb hat er immer diese Uhr, und irgendwann sagt jemand zu ihm, haben Sie die Uhr von Ihrem Vater? Und er sagt, nein, natürlich nicht, ich bin doch nicht sentimental. Dabei hat er die ganze Zeit dabei, dieser sehr strenge, böse Vater, den wir da wieder haben. Interessanterweise finde ich, das ist eine Tarantino-Parallele für mich, wo es diese Szene gibt in Pulp Fiction. Diese Uhr hat dein Vater in seinem Arsch getragen über die vielen Jahre. Nimm sie in Ehren, das ist die Uhr deines Vaters. Bruce Willis als diese Figur, und da er ja der Kameramann mindestens mit ihm gearbeitet hat und er es sicherlich auch kennt, ist es nah dran. Nur hier wird eben ein zwangsgestörter Neurotiker daraus, der ganz am Ende diese Uhr ebenfalls wegschleudern und sagt dann zu der Frau, mit der er spricht, vom Widerstand, sagt meinem Sohn, wer ich war und wie ich gestorben bin. Und sie erschießt und sagt, er wird nicht mehr erfahren. Sagt erst zu ihm, er wird nicht mehr erfahren, wer sein Vater war. In dem Moment siehst du, dass er stirbt, dann muss gar nicht mehr erschossen werden. Er wird dann erschossen, aber er ist vorher schon tot. Genau, aber primär wird die Geschichte eigentlich aus der Sicht eines kleinen Mädchens erzählt, Ophelia. Und wir haben hier wieder quasi ein Märchen, was ein bisschen als Realitätsflucht gilt für das Mädchen zu den Schrecken des realen Lebens. Sie kommt da an, ist so eine alte Mühle, die da umfunktioniert wurde von den Militärs, die dann noch hinterbliebene Partisanen, glaube ich, im Land so jagen, irgendwas in der Richtung. Und während, wie gesagt, dieser Hauptmann quasi ein wahres Monster ist zu allen Menschen in seiner Umgebung und Ophelia da wie so ein Störfaktor quasi ist, flieht sie quasi in diese Märchenwelt und besucht halt nachts diesen Faun, erweckt ihn und bekommt drei Prüfungen. Typisch Märchen, drei Sachen müssen erledigt werden. Und dann wird das so parallel erzählt, was quasi in der Mühle und im echten Leben passiert und dann jeweils, wie sie diese fantastischen Abenteuer erlebt, die sich meistens hinter Baumstümpfen irgendwie verstecken, so das Mystische, was unterirdisch ist. Ihr wird auch eine Geschichte erzählt, dass es früher eine Prinzessin gab im Feenreich und die aber dann in die Menschenwelt gegangen ist und sie muss jetzt quasi beweisen, dass sie es noch wert ist, wieder in diese Welt zurückzukehren. Sie ist diese Prinzessin und das Interessante ist, sie schafft keine der Prüfungen. Das ist faszinierend, sie versagt bei allen Prüfungen und trotzdem wird sie am Ende aufgenommen. Also die Anfangsszene ist ja fast die Schlussszene, man sieht ein Mädchen scheinbar sterben. Sie stirbt auch, und da sind wir wieder dabei, sie stirbt nicht, sie wird wiedergeboren in dieser Märchenwelt, ist die Prinzessin. Und gerade weil sie gefehlt hat, gewinnt sie. Soll das Kind also opfern, das tut sie nicht. Sie nascht von den Früchten, was sie nicht darf. Eine großartige Szene, wo sie dann von einem kinderfressenden Monster verfolgt wird. Ganz viele kennen dieses Bild mit den Handflächen, wo die Augäpfel dann drin sind. wieder fantastisches Design, wie ich finde. Der bleiche Mann, übrigens gespielt auch von Doug Jones. Also der ist sozusagen der Faun oder der ist sozusagen alle fantastischen Figuren. Nebenbei frisst dann diese Figur, dieser bleiche Mann zur Strafe eine von den drei Feen, die sie begleiten, auf und am Ende ist diese Fee wieder da. Aufgefressen gilt nicht, es gibt's alles gar nicht. Also es ist alles so im Märchenreich, vergiss es, Tod, Sterben, nein, war nur Teil der Prüfung. Sie legt auch so eine Figur, so eine Alraunenwurzel, die sie bekommt vom Faun unter das Bett der Mutter, die ja schwanger ist, um sie, die schwer krank ist, zu sterben droht, zu retten. Und tatsächlich wird die Mutter gesund, solange diese Alraunenwurzel da liegt. Wenn sie weggenommen wird, wird sie bei der Geburt des Kindes sterben. Diese fantastische Welt gerät immer mehr in die Reale hinein. Wir merken, die hat wirklich Einfluss oder scheint Einfluss zu haben durch den Blick des Kindes. Aber dieser Blick des Kindes gewinnt was unglaublich Reales. Und macht er auch viel mit Farben und da macht er viel mit, das ändert sich immer. Es kriegt was Goldfarben, das ist bei ihm ganz wichtig, dieses Gelb-Goldene, was er immer gerne mal einsetzt. Und immer wenn diese Fantasiewelt dazukommt, kriegt es was Gelb-Goldenes, während es ansonsten vor allen Dingen feucht und schrecklich und dunkel erscheint. Du hast gerade schon ein wichtiges Wort gesagt, nämlich das Fantastische, weil der ganze Film ist wirklich wie ein Liebesbrief an die Fantasie. Ne? Weil auch wenn du sagst, dass es den Anschein hat, dass quasi diese fantastischen Elemente Einfluss auf die reale Welt haben, man kann den Film natürlich so lesen von wegen, okay, das ist alles nur Einbildung von dem Kind, um irgendwie zu verarbeiten die Schrecken, die sie im echten Leben hat, um sozusagen sich daraus zu entfliehen aus dieser Welt, zumindest in ihrem Kopf. Von daher kann man sagen, okay, im echten Leben spinnt die sich was zusammen und am Ende wird sie halt auch umgebracht und stirbt halt. Aber da ist dann der Träumer sowohl in dem Kind als auch in dem Zuschauer dann, okay, jetzt ist sie aber in diesem Feenreich. Ich glaube, sogar ihre Eltern sind dann wieder da auch. Ne? Und das kann man natürlich lesen, wie man will, aber es ist natürlich ein sehr schönes Bild. Ist mal wieder der Lieblingsschauspieler hier, Filippo. Federico Luppi. Ich merke es mal irgendwann. Der ist der König. Und ihre Mutter ist die Königin. Also da haben wir den mal wieder dabei, was ganz zauberhaft ist. Und die sind dann da, du bist wieder da, dein Vater lebt, deine Mutter lebt, alles ist gut. Du war nur kurz, dieses Erdenleben. Unglaublich traurig. Ich weiß noch damals, ich habe im Kino wirklich geheult. Also ich muss es so sagen, weil es unglaublich traurig, tragisch endet und gleichzeitig wunderschön. Also auch einer, wenn ich so sagen muss, mein Liebling bleibt Devil's Backbone, des Teufels Rücken, Mark oder Rückenknochen. Rückgrat. Ja. Ganz genau, du hast recht. Es ist so mein Zweitliebster direkt danach und er ist zu Recht. Hat er so einen guten Ruf. Toller Kunstfilm, großartig gemacht, ohne Schwächen. Genau. Danach, zwei Jahre später, Hellboy, die Goldene Armee, also die Fortsetzung von Hellboy. Im Grunde lässt sich da nicht viel hinzufügen, was man nicht schon über Hellboy 1 sagen konnte. Es sind genau die gleichen Motive. Es kommen einige nette neue Seitencharaktere dazu. Johann König oder so ähnlich heißt, glaube ich, eine Figur. Ja. Eine Art Geistwesen, was auch wieder in so einem mechanischen Körper dann funktioniert, mit Zahnrädern, die überall sich rumdrehen. Wir haben neue Monster, die ebenfalls so, es gibt ein Monster mit einer ausfahrbaren Hand, die an einer Kette ist. Also quasi der Fiebertraum eines verrückten Alchemisten, quasi könnte man sich vorstellen, dieses Monster-Design. Wieder sympathische Charaktere und wie sie miteinander umgehen. Du hast vorhin gesagt, dass Abe Sapien, also der Fischmensch, quasi keiner Frau hinterher schauen würde. In dem Film bekommt er quasi ein Love Interest, sieht eine verwandte Seele quasi, aber auch tragisch, weil er nicht wirklich mit ihr zusammenkommen kann. Ja, eine nette Fortsetzung im selben Stil wie Hellboy 1. Meiner Meinung nach so alle Elemente, die so typisch Blockbuster-mäßig sind, gerade zum Finale hin, wenn es so Kampfszenen sind, wo dann auch viel CGI zum Einsatz kommt, das langweilt mich dann. Aber überall, wo die Charaktere glänzen können, wo genau diese Qualitäten, die wir jetzt schon herausgearbeitet haben, von Del Toro zum Einsatz kommen, da ist es wieder sehr schön und unterhaltsam. Ja, und wir haben eine Feenkönigin, in die er sich ja auch verliebt. Wir haben diese Feen, also man hat das Gefühl, man hat aus allen anderen Filmen auch Sachen zusammengeholt. Es gibt auch Monstrositäten, die erinnern an die in den Pans Labyrinth. Auch gerade dieses Augenwesen, das gibt es dann damit so einem großen knochigen Ding, wo die Augen so am Rand sind, nicht mit den Händen gezeugt werden, sondern so direkt schon dann da sind und nicht erst gemacht werden müssen. Das ist großartig gemacht, das macht Spaß. Er kommt meiner Ansicht nach nicht ganz an den ersten Hellboy ran von den Qualitäten. Man hat das Gefühl, eigentlich ist das serielle Erzählen nicht das von Toro. Es ist ja bis heute dieser dritte Teil, der gemacht werden soll, der nicht kommen wird, wie es aussieht. Die Finanzierung wird nicht stehen. Es soll einen Reboot geben, habe ich jetzt gehört. Mit einem anderen Schauspieler. Mit einem anderen Schauspieler, nicht mehr mit Ron Perlman, was ich für bedauerlich halte, für falsch halte. Weil das ist tatsächlich so, es bedarf, Perlman war das. Es gibt noch zwei Animationsfilme, muss man sagen, die er produziert hat, mit den Stimmen eben, da ist auch Perlman die Stimme, das ist auch die Stimme von Hellboy, das ist einfach Hellboy. Und alles andere wäre fatal, aber Hollywood macht ja immer gerne, wenn man hofft, es melken zu können, die Kuh melkt man sie, also werden sie es tun. Der Film ist gut, aber nicht überragend, er ist in Ordnung. Er hat teilweise sehr schöne Schauwerte, weil sie quasi ihre eigene kleine Star-Wars-Cantina-Szene haben mit dem Trollmarkt, so eine Art Untergrundmarkt, Schwarzmarkt würde man im normalen Leben sagen, wo sie quasi in ein Reich eintreten, was einfach voll ist mit Kreaturen. Da konnten sie sich richtig austoben, hunderte von Figuren, die ganz absurde Designs haben. Also sich da einfach nur satt zu sehen an den Kostümen, ist schon eine Freude. Und dieses Unter, da sind wir wieder bei dem Unterirdischen, was er gerne hat, dass man unter die Erde gehen muss, um zu etwas zu gelangen. Also die Schätze liegen unter der Erde, das Leben, das eigentliche Leben ist unter der Erde, unter der Oberfläche. Oberfläche ist immer nur das, was es zu sein scheint, ist es aber anders. Und wir sind mitten in den Universen, auch wieder von Lovecraft natürlich mit drin, von den Figuren her. Und faszinierend, natürlich faszinierend gemacht. Ich war auch begeistert, aber der erste war für mich ein Hammer, der zweite Hellboy ist in Ordnung. Sie haben auch dieses tolle Gerät, diese Devices von wegen so einer Art Brille, die aufgesetzt wird, um dann quasi das wahre Leben zu sehen. Erinnert so ein bisschen an Sie leben von Carpenter, ne? Dass man auf der Oberfläche ist das da eine alte freundliche Dame und wenn man dann die Brille aufsetzt, sieht man, okay, das ist ein Troll. Der gleich kurz davor ist, eine Katze zu fressen, was natürlich Hellboy nicht so sehr gefällt. Da sind wir auch wieder mitten im Blade-Universum, wo wir ja auch nur mit besonderen Fähigkeiten diese Zeichen sehen können, die überall Vampirzeichen, die angebracht sind. Also man erkennt sich untereinander, wenn man sich kennt. Und wenn man sich nicht kennt, dann sieht man das eben nicht. Und das haben wir da hier wieder auch. Nur der wirklich Wissende, und das heißt auch meistens der Belesene oder in dem Fall der eine Brille tragende, eine Brille ist ja im weitesten Sinne wieder Zeichen, Bildung, Lesen, ist in der Lage, die Wirklichkeit zu sehen. Fantastisch. Weiteres Motiv quasi. Ja. Rausgefunden, Parallelwelt, die immer da ist. Ja, wir finden immer mehr Motive. So, falls irgendein Student mal eine Hausarbeit über Del Toro schreiben will, soll er sich Filmlook anschauen. Muss er. Also, oder auch Studentin. Alle Studierenden, die sich mit ihm beschäftigen, guckt euch das an. Der nächste Film ist von 2013. 5 Jahre Pause. Was war los? Zum einen Herr der Ringe, der Hobbit, hat er ja mitgeschrieben, wollte eigentlich auch inszenieren, hat das dann aber aus Zeitgründen abgeblasen. Er plante ja auch The Mountains of Madness, die Berge des Wahnsinns, von Lovecraft zu verfilmen, zusammen mit lustigerweise, lustig ist es gar nicht, James Cameron wäre ja dabei gewesen. Aber er hat ja aus verschiedenen Gründen es nicht gemacht. Einer von denen, den sagtest du mir nochmal vorhin. Es kam dann Prometheus raus. Und er war der Meinung, dass es da zu viele Parallelen gäbe und er deswegen jetzt in absehbarer Zeit das erstmal nicht machen würde, ganz abgesehen von den finanziellen Schwierigkeiten. Übrigens kurze Anmerkung, weil du Carpenter gerade erwähnt hast, die sind tatsächlich schon sehr lange befreundet und ich habe vorhin davon erzählt, dass Ende der 90er der Vater von Del Toro entführt wurde. Carpenter hat mitgeholfen, das Lösegeld zu bezahlen. Oh, das wusste ich auch nicht. Ja, die waren also schon damals sehr dicke. Das sind halt Nerds, also es mag merkwürdig klingen, aber die haben beide ähnliche Ansichten, gehen ähnlich mit Filmen um. Also wichtig ist, dass sie ihr Universum da sozusagen reinbringen. Das haben wir ja schon bei Carpenter gemerkt, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Ich persönlich finde übrigens, dass Prometheus diese Ähnlichkeit zu Berge des Wahnsinns so weit nicht hat. Das ist dem normalen Zuschauer, wäre es auch nicht aufgefallen. Hat Alien sowieso immer was von Lovecraft, von vornherein schon, obwohl es nach einer anderen Literaturvorlage ist. Trotzdem ist das Lovecraftsche Thema da drin, dieses auch Eier legen und Menschen. Naja, aber wir kommen dann vom eigentlichen Thema ab. Wir sagen mal, der nächste Film kam, Pacific Rim. Ich habe ihn damals im Kino das erste Mal gesehen und war ein bisschen in meinen Grundfesten erschüttert, weil ich fand ihn mittelmäßig. Es ist, wenn man diese, ich mag diese Kaiju-Eiga, sagt man ja dazu, im Japanischen, diese japanischen Monsterfilme, in denen also Godzilla und andere Monstren auftauchen. Gleichzeitig hat es durch den Riss, den es in der Welt gibt, diesen Rim, wo die herkommen, aus dem All, aus einem diffusen Gegenuniversum, hat es wieder auch diese Lovecraftschen Elemente. Es gibt, und ich glaube, daran merkt man, dass er erwachsener geworden ist, wieder mal dieses Kind-Eltern-Problem. Hier haben wir ein Mädchen, das gegen den Vater rebelliert. Das Mädchen ist aber schon etwas älter. Und 17, 18, wenn nicht gar 20. Und der Vater ist der Übervater, aber eine gute Figur, eine positive eigentlich. Und nun geht es darum, große Dinge zu besetzen, also große Wesen, mit denen man dann verschmelzen muss auf Gedankenebene und die dann bewegt werden. Große Maschinen, da haben wir auch wieder ein Motiv. Aber es ist eher eine Auftragsarbeit, oder? Ich glaube, er hat am Drehbuch zumindest mitgeschrieben. Zumindest habe ich das auch immer so wahrgenommen, dass das auch ein bisschen sein Projekt mit war. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Es ist so, wenn ich einen Film benennen würde, wo man so reagiert von wegen Nanu, dann wäre das dieser Film. Ich meine, man hat natürlich schon, man sieht ein bisschen, wo das herkommt, ne? Seine Liebe für Monster und ähnliches, dass das da mit drin steckt. Auf der anderen Seite, es ist halt ein, oberflächlich zumindest gesehen, erstmal ein reines Popcorn-Spektakel, was wirklich, aber zumindest eine gewisse kindliche Freude, ich glaube, Ron Perlman spielt ja auch mit als so eine Art sehr schräg. Händler oder so für wertvolle Güter, der dann diese Monster ausschlachtet und sowas. Der quasi das, sozusagen die Innereien der Monster verscherbelt. Genau, und der, glaube ich, auch ganz wirre Kostümierung irgendwie hat. Also man merkt dem Film an, dass da die kindliche Freude an Monsterkämpfen so mit drin ist. Ne? Was ist möglich awesome und unglaublich? Riesige Monster, die gegen riesige Roboter kämpfen und die dann natürlich riesige Roboterschwerter oder Ketten oder sonst was haben. Also auf dem Papier, und wenn man das so hört, kann man schon nachvollziehen, warum Del Toro das vielleicht gemacht hat und auch warum man den Film, ich würde niemanden Vorwürfe machen, der sagt, dass er mit dem Film viel Spaß hatte. Ich persönlich habe mir auf kleiner Leinwand auf Netflix angeschaut und gegen Ende hin, ich weiß nicht, ob ich eingeschlafen bin oder dann doch auf einem anderen Monitor geschaut habe, ich habe das Ende nicht mehr bewusst wahrgenommen, weil mich das irgendwann doch ermüdet hat. Ist es, mir ging es ähnlich, also das Ende ist, es gibt dann ein Happy End, also kein Happy End, der Vater muss sterben, indem er sich in die Luft sprengt und den Riss dann schließt, alles ist gut, alles wird gut, die Welt ist gerettet, bis auf dann Pacific Rim 2 auftaucht, es gibt eine Fortsetzung mittlerweile, die wirklich richtig schlecht ist, auch ohne Diskussion schlecht ist, nicht mal in die Nähe des ersten Films kommt, was man aber auch daran sieht, dass er mit zum Beispiel Idris Elba als Vater einen tollen Schauspieler, der hat tolle Schauspieler dort eingesetzt, die Schauspieler retten auch vieles, was von der Handlung eher diskutabel sein könnte, die Schauspieler holen es da raus, man merkt auch ihm, du sagst es sehr richtig, diesen kindlichen Spaß an, es ist Jungsunterhaltung. Also so kleine Jungs haben riesen Spaß dran und wenn man sich erinnert, auch dann wieder in seiner Kinderzeit, ich bin, habe selber in meiner Kindheit auch einen dieser Caillou Egos im Kino gesehen mit meinem Vater, ein Film, mit dem wir nicht hätten reingehen sollen. Und meine Mutter war dann zutiefst wütend, dass wir den als kleine Kinder gesehen haben, meine Schwester und ich, der aber großartig war als Kind, wenn ich wieder gesehen habe, war ich enttäuscht. Und dieses Großmonster-Kloppen ist etwas, womit er, glaube ich, auch mit groß geworden ist, also auch geguckt hat. Und von daher gibt es durchaus biografische Parallelen, aber er ist vielleicht zu vernachlässigen. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass der zweite Teil dann auch nicht mehr von ihm, von der Regie aus gemacht wurde. Er hat ihn zwar mitproduziert, aber vermutlich wäre er noch etwas besser gewesen. Ich habe ihn nicht gesehen, wenn er da nochmal Hand angelegt hätte. Weil ein guter Regisseur kann auch aus einem schlechten Stoff zumindest einen mittelmäßigen Film machen. Vielleicht hätte er auch mit anderen Schauspielern dann gleich das getan. Dann hat er viel produziert und auch geschrieben. Unter anderem hat er einen Horrorfilm geschrieben. Und zwar, wie heißt er denn ganz präzise? Ich und Namen immer mal wieder. Don't Be Afraid of the Dark. Das ist ein Remake von einem Fernsehfilm aus den 70ern. Kleine Wesen in einem Haus, die eine Frau ihre Seite ziehen wollen, von Katie Holmes gespielt. Der Film ist ein Ausfall. Mhm. Vor allem hat er das Waisenhaus ja auch produziert, was viel näher an seiner eigenen Thematik ist. Das hat er nicht geschrieben, sondern nur produziert. Das ist großartig. Und Mama auch, wo es um so eine Mutter, so einen Geist geht in einem Haus, der mehr als ein Geist ist. Es ist ein Wesen, das zur Mutter wird für Kinder, die auch das für eine Mutter halten, das ist aber tatsächlich ein furchtbares Monstrum. Es ist großartig, finde ich, großartig ist falsch. Es ist ein sehr ordentlicher, gut gewordener, interessanter Horrorfilm mit einer interessanten Thematik. beim Weißen Haus noch stärker, erinnert mich das sehr stark an Toro-Themen, wo es auch um Sterben geht. Beide aber nur produziert und nicht geschrieben, aber nah an ihm dran, sonst hätte ich sie jetzt nicht erwähnt. Mama ist auch noch auf meiner Watchlist. Ich glaube, dass der Regisseur dann danach, glaube ich, Stephen Kings S, die Neuverfilmung auch gemacht hat. Müsste der gleiche Regisseur, genau, ist der gleiche. Ja. Und die ist ja auch, wie ich finde, sehr gut geworden. Ja, ich fand die auch sehr gut. Ja, dann gibt es The Strain, hat er dann 2014 gemacht, eine Folge auch gedreht. Das ist diese nach diesem von ihm mitgeschriebenen Horrorroman um eine Vampirseuche. Ich habe von der Serie ein paar Folgen gesehen. Man versäumt nichts, wenn man es nicht tut. Es ist interessant. Das Seuchenmotiv, das Vampirmotiv ist da. Osteuropäische Mystik trifft auf moderne Technik. Ja, okay. Mittlerweile, ich glaube, 3 Staffeln hat es geschafft. Die dritte war dann auch die letzte. 3 Romane hat er da geschrieben. Ich finde die Romane, ich habe den ersten noch ganz gelesen, der war für mich auch eher, ich als Del Toro-Fan, tollen Roman von, naja, bewegt sich auf nettem, gutem Heftchen-Roman-Niveau. Also er kommt nicht an die Vorbilder ran, die er hat, also auf keinen Fall in der Nähe von Lovecraft oder Borges. Und da fehlen wahrscheinlich dann die visuellen Referenzen oder so, wo der Zuschauer dann selber diese Liebe spürt und nicht alles so ausformuliert kriegen muss vom Regisseur. Ja. Sehr gut formuliert, mein Lieber. Ja, und 2015 dann kommt Crimson Peak, der, wenn ich das richtig mitbekommen habe, deswegen ein wenig in Verruf geraten ist, weil viele Leute sich da einen deftigen Horrorfilm erwartet haben und dann bekommen sie eher so eine Gothic Novel an die Hand. Ne? Eine tragische Liebesgeschichte, spielt, glaube ich, 18. Jahrhundert oder so. 19. müsste schon sein. 19. Jahrhundert, ja. Stimmt, ja. Im Grunde Gruselhaus. So, ne? Tragische Figuren, Geisterwesen, die da auch irgendwie mit drinne sind, aber es ist eben nicht vordergründig irgendwie Monster, sondern eher die Tragik und das Unheimliche, was da so drin ist. Romantischer Grusel-Liebesfilm. Das Problem ist, ich habe mit der Mia Wasowska, die Hauptrolle spielt, mir angeguckt den Jane Eyre. Und ich habe das Gefühl, es sieht aus wie ein Remake, nochmal Dreh von Jane Eyre. Liebesgeschichte, die arme, junge Waisenfrau verliebt sich in den reichen Mann und man kommt dann irgendwie doch zusammen und da ist ein Geisterhaus dabei. Das ist nicht eigentlich sein Niveau. Ich weiß nicht, was ihn da getrieben hat. Vielleicht war die Zeit zu kurz. Ich will es auch gar nicht genau erforschen. Wahrscheinlich muss ich ihn noch mehrfach mir angucken. Ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn auf Blu-ray geguckt. Beide Male war ich nicht begeistert. Habe dann gesagt, du guckst es dir weiter an. Immerhin 2 tolle Hauptdarsteller, also der Tom Hiddleston ist es ja, der wirklich ein guter Schauspieler ist und auch die Mia Wasowska, die auch sehr gut sind. Beide sehr gut. Das holt auch wieder einiges raus. Aber so richtig in die Größe dessen, was ich so bei ihm sehe, kommt es nicht. Ursprünglich sollten die Hauptrollen übrigens Benedict Cumberbatch und Emma Stone spielen. Auch eine interessante Kombination. Also Benedict Cumberbatch und Tom Hiddleston, das sehe ich sogar, dass das sehr ähnlich ist. Die sind wohl auch befreundet, habe ich gelesen. Stimmt. Ja. Emma Stone jetzt doch wäre jetzt eine ganz andere Art gewesen als die Mia Wasowska oder wie sie heißt. Wasowska, glaube ich. Ich komme auch den Namen damit zurück. Die aber eine richtig gute Schauspielerin ist, die man beobachten muss. Ja. Ich hatte tatsächlich. Ich habe den Film vor 2 Jahren oder so mal gesehen. Story fast wieder vollständig vergessen. Die hatte mich nicht so beeindruckt. Ich war insgesamt auch nicht so überzeugt von dem Film. Was man aber natürlich Del Toro wieder mal zugutehalten muss, ist, dass das visuell schon sehr schön inszeniert ist. Ne? Diese Architektur von dem Haus, wie das in Szene gesetzt wird. Und wie ich mir im Nachhinein auch nochmal durchgelesen habe oder gehört habe, sehr viele Parallelen zu so dem Look von Suspiria, von Argento. Ja, das stimmt. Also da hat er, da merkt man, da hat er den Argento sich gut angeguckt und studiert. Was dem Film aber nicht nur zum Vorteil gereicht. Also für mich ist dann doch ein bisschen, dieses Zitatenpotpourri ist da, querbeet. Eben auch, wie du es beschreibst, Gothic Novel-mäßig. Da sind wir eben bei der Jane Eyre-Geschichte. Darüber raus geht es eben nicht. Also die Handlung ist wirklich sehr simpel. Ist aber auch wieder eine Märchenhandlung. Also er kommt auch wieder auf dieses Märchen, was er ja gerne hat. Und die Mia Wasowska kann ja auch wieder so gucken wie diese kleinen Mädchen. Also es ist der kindliche Blick, nur dass eben diese Kinder größer geworden sind. Da haben wir das wieder. Das hatten wir ja schon in Pacific Rim, dass es eine Erwachsene ist. Und hier ist sie auch fast ganz erwachsen. Dadurch, dass sie so ist, wie sie ist und spielt, wie sie spielt, hat sie immer noch dieses Kindliche an der Schwelle zum Erwachsensein. Sie wird dann erwachsen, dieses Crimson Peak, dieses Blutige ist natürlich fast schon ein überdeutlicher Weiß natürlich auf Menstruation. Was bei ihm übrigens auch immer wieder eine Rolle spielt, dieses Blut. Es gibt eine Szene im Labyrinth der Faun, wo das Mädchen das Märchenbuch aufschlägt und plötzlich wird die Seite rot, richtig blutig. Das Blut kommt da raus und da wir wissen, die Geburtsgeschichte, das hat auch schon mit Geburt und Menstruation Erwachsenwerden zu tun. Das haben wir hier nochmal als Symbolik, aber da sage ich dann immer, da kommen dann Lollek und Symbolik vorbei und dann wird es ein bisschen sehr aufdringlich. Da ist es zu aufdringlich. Wie gesagt, nicht ganz sein Niveau eigentlich. Es liegt ja nahe, dass sie dann besetzt wurde, weil bekannt wurde sie ja in Tim Burtons Alice-Verfilmung, ne, wo sie dann viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Von daher hier nochmal eine ähnliche Rolle, quasi das Mädchen, was quasi in eine fantastische Welt eindringt und da irgendwie erwachsen werden muss, wie du sagst. Es ist auch genau, das ist Alice-Motiv, genau wie dieses Jane Eyre-Motiv, ist Alice drin und beides. Und dadurch, dass sie die ist eine unterschätzte Schauspielerin. Es gibt den Film Stoker, wo sie auch eine Hauptrolle spielt und eine eiskalte Mörderin eigentlich, die aber auch so dieses Kindergesicht hat. Die ist eine unglaublich gute Schauspielerin, die wirklich unauffällig großartig spielt. Ist Stoker nicht dieser der amerikanische Film von Park Chan-wook? Ganz genau. Ah ja, der ist auch noch auf meiner Watchlist. Unbedingt, so viel, unbedingt, was ich mir noch anschauen kann. To-do machen, müssen machen, nachholen. Der lohnt sich tatsächlich zu schauen, man soll es nicht glauben. Aber die ist wirklich toll und die macht das auf eine ganz unauffällige Art. Selbst bei, ich fand den Burton Alice gar nicht gut, aber sie gut. Mhm. Bevor wir zum finalen Film kommen, vielleicht noch kann man noch kurz erwähnen, dass Del Toro durchaus auch im Videospielbereich sehr, sehr interessiert ist. Hatte schon bei ein, zwei Videospielprojekten seine Finger im Spiel, die dann immer nichts geworden sind. Zurzeit an einem Spiel Death Stranding, glaube ich, ist der Titel, wo unter anderem ein Trailer auf sich aufmerksam gemacht hat, wo Del Toro selber als animierte Figur auftaucht und mit dem Schauspieler Norman Reedus. Also die drei sind dicke Kumpel und Norman Reedus hat bereits 97 in Mimic eine kleinere Rolle gehabt. Und Reedus sollte schon zusammen mit ihm ein Videospiel auch machen. Genau. Und die Firma das dann kurz bevor es dazu kam, dann rausgekippt. Der ist ja bekannt vor allem durch seine Walking Dead Hauptrolle. Genau. Aber auch ein paar andere. Der ist auch einer von den, der gerne unterschätzt wird am Rand. Boondock Saints, da damals ganz wahrscheinlich große das Bekannte. Rolle, genau. Ja. Also der blutige Pfad Gottes im Deutschen. Ja, diese Spielgeschichte, das ist interessant, hat er denn nie geschafft. Aber er ist ja öfter mal stimmlich oder auch als Figur taucht er auf. Im vorletzten Bond war er mit dabei. Finde ich sehr schön, dann steht dann tatsächlich drin. In der deutschen Fassung ist seine Stimme nicht zu hören. Ja, wäre auch irre, wenn wir plötzlich einen englischen Satz da hätten oder einen spanischen gar. Fand ich sehr lustig. Das ist nicht die Originalstimme im Deutschen. Gut, dass Sie uns das sagen. Hatte mich auch irritiert. Ich meine, ich habe keine Absicht, Quantum Trost nochmal zu sehen, aber ich habe mir da vorgestellt, okay, vielleicht ist es so ein Satz, der nebenbei fällt, dass sie im Deutschen dann einfach das gar nicht drin gelassen haben, dass da ein Satz fällt. Ich habe ihn auch nicht erkannt im Film. Weiß es nicht. Ich erinnere mich. Also es ist so, manchmal so wird dir gesagt, er ist dabei und ich will es glauben, aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber zum Beispiel in den Animationsgeschichten, die er gemacht hat, eben auch den beiden Hellboy, aber auch ein paar anderen Animationsfilmen, die er produziert hat, hat er gerne mal auch gesprochen. Also er hat immer wieder kleine Figuren, die er auch spricht. Ja. Oder mal eine Nebenrolle macht. Er hat zum Beispiel auch vor einigen Jahren Hitchcock-Filme neu rausgebracht, sozusagen nochmal ins Kino reingebracht. Stimmt, hatte ich gelesen, ja. Eine ganze Reihe. Also der ist auch als Filmfan nicht zu unterschätzen. Und was ich auch interessant fand, es gibt Born Dead Still Weird von 2013. Da geht es um Gahan Wilson. Gahan Wilson ist ein Karikaturist, ein amerikanischer, der sehr dunkle Horror-Karikaturen macht, wenn man das so nennen möchte. Es geht so ein bisschen wie die Addams Family in die Richtung. Mhm. Sehr böse zum Teil. Ich habe einen Band von Gahan Wilson Karikaturen und die haben was sehr, sehr, sehr Schräges, Böses, Außerüberirdisches. Mhm. Das noch in sein Universum rein. Und schon kommen wir erstmal kurz zu Trolljäger vielleicht von 2016, eine Webserie, Animation, nach einem Kinderbuch, das er geschrieben hat. Hat mit dem Film, den es gibt, Trollhunters, nichts zu tun. Was aber in der Serie passiert, ich muss ich ganz ehrlich sagen, sie ist an mir vorbeigegangen. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe die Animationsserie nicht gesehen. Ich bin da unerfahren. Ich glaube, dir geht es ähnlich und ich finde es auch nicht schlimm. Genau, dann reden wir doch lieber über das, was so in aller Munde war, zumindest zum Zeitraum der Oscars. Nämlich, ja, ist hier mit 2017 datiert, ja, kommt ja auch hin, in Deutschland 2018 dann in die Kinos gekommen. The Shape of Water, das Flüstern des Wassers, als deutschen Untertitel noch. Ich glaube, ich muss den unbedingt nochmal sehen, weil als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich danach so hellauf begeistert, habe das auch überall geteilt und gesagt, schaut euch diesen Film an, ich finde den so großartig, dass ich inzwischen so Zweifel an mir selber habe und dachte mir, vielleicht war ich emotional an dem Vormittag, als ich den gesehen habe, ein bisschen leicht zu greifen oder so. Shape of Water, ja, im Grunde ganz viele Motive, die wir bisher schon aufgeführt haben, nochmal kulminiert. Eine Hauptdarstellerin Sally Hawkins, ganz großartig, wie ich finde, spielt eine Stumme, die in einem Regierungskomplex arbeitet, streng geheim natürlich alles als Putzkraft und wird dort Zeuge, wie eines Tages ein merkwürdiges humanoides Wasserwesen angeschleppt wird und dort gelagert wird. Und während das Wasserwesen von den Regierungsbeamten immer so gequält wird und von wegen hier, das ist nicht. Es spielt so in den 40ern, glaube ich, auch Nein, es muss 30er, später sein, später. 50ern, weil es ist ja dieses Thema ist ja Russen. Hier ist der böse Feind der Russe. Ist also typische, und es müsste etwa Ende 50, 60 so So spät rumspielen. sogar? Ein Okay. paar Anspielungen darauf gibt es, dass es auf jeden Fall eher in den späten 50ern anzusiedeln ist. Okay, auf jeden Fall, genau, da steckt schon ein bisschen rein. Das ist nicht gottgerecht, dieses Wesen. Das ist gegen Gott, gegen das Christentum. Russen spielen auch noch eine Rolle, wie du schon sagst. Ne? Okay, vielleicht können wir das Wesen aufschneiden und dann können wir da irgendwelche Vorteile für uns ziehen im Kalten Krieg gegen die Russen. Und das sieht Sally Hawkins als einsames, stummes Mauerblümchen halt nicht so gerne und entwickelt eine Liebesbeziehung zu diesem Wasserwesen. Gleichzeitig hat man bei ihr zu Hause auch noch den einzigen Freund, den sie hat, ist quasi so ein älterer Illustrator, der schwul ist, auch vereinsamt, ne? Auch in einem Zeitraum in den USA, wo Schwulsein jetzt nicht gerade en vogue war, oder zumindest das offen ausleben zu können. Naja, und im Endeffekt wird dann so eine Art Plan geschmiedet, dieses Wasserwesen da rauszuholen und zu befreien. Wasserwesen ist wieder Doug Jones, der ja auch den Abe Sapien gespielt hat, was ein kleines bisschen für mich ein kleines Problem im Film ist, weil er sieht doch dem Abe Sapien recht ähnlich. Da haben wir auch wieder dieses Ungeheuer der Schwarzen Lagune nochmal die Motivik aufgenommen, das Wesen, das eigentlich lieb und gut ist, das auch Musik gerne hört und mag. Es gibt den ganz bösen amerikanischen Agenten, der Unterdrücker und diese böse Vaterfigur wieder, der auch eine Familie hat, Frau und Kinder, aber im Grunde genommen Frau, er will jede Frau haben, er will auch mit Sally Hawkins schlafen. Sally Hawkins ist wieder dieses Kindliche mit diesen großen Augen, schaut sie ganz überrascht in die Welt rein, hat das Gefühl, auch ihren ersten Sex dann mit diesem Unterwasserwesen, hatte noch nie vorher, was alles unter Wasser setzt, die ganze Wohnung, was irre ist. Mir ist vieles zu deftig. Mir ist also der Böse zu böse. Mir ist der Schwule zu nett im Sinne von, die gehen dann immer in eine Bäckerei, wo sie essen und kaufen immer einen Kuchen, den sie beide nicht mögen. Nur weil er in diesen Kellner verliebt ist, der da hinter der Tresen arbeitet. Und der entpuppt sich auch als böser, fremdenfeindlicher und schwulenfeindlicher Bösling. Es gibt nur die Guten, die ganz Guten. Es gibt die Freundin von ihr, die ganz liebe Schwarze, die auch ganz lieb ist. Und ihr Mann ist halt ein bisschen indifferent, der verrät dann erstmal alles. Es gibt der Russe, der ist auch indifferent, das ist ganz spannend. Es gibt die bösen Russen, es gibt ihn, der so ihr hilft nachher bei dem Raub. Aber mir ist vieles zu holzschnittartig. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe viele Motive aus den alten Filmen. Im Kino war ich mit einer ungeheuren Erwartungshaltung nach dem Oscar. Und ich dachte, ups, das ist überhaupt nicht mein Film. Also der ist gut, aber der ist nicht so gut, wie alle schreiben. Und genauso wie dir geht es mir. Die DVD ist ja frisch rausgekommen. Ich würde sofort in meinen Schrank wandern und ich will ihn mir auch nochmal angucken, um genau das zu überprüfen. Im Gegensatz zu dir, diese mittlere Begeisterung nur, ob ich mich nicht da auch geirrt habe. Weil ich glaube, der hat ja Gründe, dass diese Oscars, und da hat er ja nicht nur Oscar, der hat ja auch, glaube ich, in Cannes den Preis gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, letzten, dass im Grunde an dem, wie wir den Film, was den Film ausmacht oder so, ich glaube, daran wird sich nichts ändern. Die Frage ist, wie stark man sich darauf einlässt. Ne? Also ich kann absolut nachvollziehen und ich sehe das auch, dass der Film Also positiv gewendet würde ich eher sagen, sehr naiv das alles darstellt. Ne? Wir haben den Bösen, wir haben die Guten und natürlich die Guten sind wieder die Diversen, die Misfits, ne? Der Schwule, die Stumme und so weiter, Genau. die sich alle zusammentun, um gemeinsam dieses missverstandene Wesen quasi zu befreien. Und auf der anderen Seite haben wir die bösen Regierungsvertreter und so. Merkwürdigerweise hatte es mich nicht so stark gestört, weil die Darstellung, wie das dargestellt wird, einfach so formvollendet gemacht wurde. Und das, was ich interessant finde, ist, dass es zwar natürlich sehr, sehr kitschig ist in vielen Bereichen, aber wie du schon gesagt hast, dann interessanterweise trotzdem so sehr deftige Szenen dann doch vorkommen, die da im ganz krassen Kontrast stehen. Wir haben den Bösewicht, dem die Finger abgebissen werden, der da später noch an der Wunde dran rumquetscht oder sich den angenähten Finger wieder abreißt. Wir haben eine mehr oder weniger explizite Sexszene zwischen dem Fischwesen und Sally Hawkins. Der Film steigt schon ein in der Einführung von Sally Hawkins, wie sie lebt. Das ist alles so ein bisschen fabelhafte Welt der Amelie mäßig. Aber halt auch, sie stellt sich die Eieruhr und masturbiert erstmal in der Badewanne. Und da sagt man, okay, so kindlich ist das jetzt in der Darstellung erstmal nicht. Da geht es durchaus auch um Sexualität und auch unterdrückte Sexualität, sowohl bei den Guten als auch bei den Bösen. Der Schwule, der seine Sexualität nicht ausleben kann, die Sally Hawkins, die ein Mauerblümchen ist und nur darauf wartet, scheinbar dieses Verhältnis zum Wasser, was sie ja scheinbar hat, ne, masturbieren in der Badewanne und sowas, da endlich ein Wesen gehabt zu kommen. Sie macht sogar so als Handzeichen ihrer Freundin, erklärt sie, wie der Penis des Fischwesens aussieht. Und wir haben den Bösewicht, der in so einer Vorzeigefamilie, typisch 50er Jahre eigentlich lebt. Ne? Die Kinder sind eigentlich natürlich ein Junge und ein Mädchen, glaube ich. Die Frau, die ihm da das Essen zubereitet und eigentlich auch sexuell total für ihn da ist. Und er kommt damit aber irgendwie nicht klar. Diese heile Welt, ja, also es wird auch ein bisschen porträtiert, wie dieser Bösewicht lebt und wie der das ausleben will, dass der damit nicht klarkommt. Dass er das nicht mag, dass ihm sich das alles so anbiedert. Es gibt eine Szene in einem Autohaus, wo er sich ein neues Auto kauft und es eine ganz große Rolle spielt, dass es auch perfekt ist und schön ist und formschnittig. Natürlich wird ihm das Auto später dann von unseren Helden auch noch kaputt gemacht. Also dieses Verhältnis zwischen Perfektion und Gebrochenem, es spielt eine ganz große Rolle. Und der Titel des Films, Shape of Water, Shape, eine Form haben, ne? Form, die von einem erwartet wird. Gegen Ende, der Bösewicht muss sich auch immer gegenüber seinen Vorgesetzten rechtfertigen, dass er dieses Fischwesen gefälligst zurückholen soll. Und letzten Endes wird er halt mit den Worten abgekanzelt, irgendwie, ja, da gibt es eine Tür und die hat genau ihre Form und so und da werden sie jetzt durchgeworfen und gehören hier nicht mehr dazu. Ja? Du hast recht und du hast natürlich auch recht, die Figurenzeichnung muss auch so sein, weil es natürlich diesen Märchencharakter wieder hat. Es gibt ja den ganz bösen Wolf und das ist die verfolgte Unschuld, die eben nicht ganz so unschuldig ist, wie du es auch beschreibst. Und du hattest vorhin, wir hatten das im Vorgespräch, du hast auf die Nähe zu Jeanne Caron ein bisschen verwiesen. Und ich finde, das ist hier für mich auch fast am deutlichsten von all seinen Filmen. Das erinnerte mich sehr an diesen allerersten, wo es um diesen Schlachter geht, Delikatessen. Delikatessen, wo es auch übrigens eine Überschwemmungsszene gibt, die Stimmt. ganz wichtig ist im Film, auch wieder hier. Und da ist der Look unglaublich ähnlich. Also der Filmlook zu Delikatessen ist sehr stark da. Und Amelie ist ja nun auch von dem Team gemacht, also vielmehr von Genet allein. Aber da ist tatsächlich eine deutliche Nähe da, da gebe ich dir recht. Das macht aber auch was aus, auch vom Look her. Und auch von den Figuren her. Auch da geht es immer um missverstandene Ja, Charaktere. auch die haben wir da, diese Missverstandenen, die da in dem Haus zusammenleben und sich nicht verstehen. Hier verstehen sie sich ja, mindestens die beiden Mitbewohner. Die anderen verstehen sie nicht. Irgendwann gibt es Probleme. Aber du hast recht, dieser Märchencharakter ist wichtig und von daher ist das auch in Ordnung mit den holzschnittartigen Figuren. Und es gibt auch wieder ein Ende, das mit Wasser, natürlich, Wassersymbolik, ganz, ganz, ganz wichtig, immer wieder bei ihm. Manchmal ist es scheinbar kein Wasser, sondern irgendwelche Insekten, die flattern, aber die ähnliches Bild geben wie Wasser. Und sie muss mit ihrem Liebsten ins Wasser gehen und eigentlich nominell sterben, um mit ihm leben zu können. Der kann noch zaubern, das ist auch, ich fand das sehr lustig, wenn dieses Wesen auf den Kopf von ihrem besten Freund fasst und der hat eine Glatze und danach wachsen die Haare. Das ist sehr hübsch, dass er Haare zum Wachsen bringen lassen kann. War mir fast die Spur zu viel. Aber je mehr ich dann auch drüber nachdenke, desto schöner ist, desto mehr freue ich mich, ihn wiedersehen zu können, wiedersehen zu müssen geradezu, um eben auch dieses Urteil auch gerne zu revidieren. Wobei ich nie gesagt habe, der war doof oder für mich das so gesagt habe. Aber ich war nicht ganz so begeistert wie alle anderen, aber ich merke, je mehr wir drüber reden, er bietet genug Stoff zum Reflektieren alleweil. Wo du das gerade ansprichst mit den Haaren. Ich meine, das ist jetzt natürlich sehr stark so sich an Begrifflichkeiten aufgehangen, aber wenn man so Motive herausarbeitet, so die kreative Kraft der Liebe, ne? Kreativ auch im Sinne von kreieren, etwas schaffen. Ne? Das Wasser, was sich anpasst, was eben nicht hart ist, sondern wieder weich, um bei den Altmotiven zu bleiben, die wir schon besprochen haben, ne? Dass dieses Wesen eben die Haare wieder zum Wachsen bringt, sie, die vermeintlich tot ist, quasi ihr Kiemen verpasst, so dass sie in einer anderen Welt, so ähnlich wie Ophelia in Pans Labyrinth quasi, nach dem vermeintlichen Tod sozusagen fortleben kann, in eher einem fantastischen Sinne. Das ist, glaube ich, steckt da wirklich drin, dass etwas Neues oder ein Leben nur entstehen kann durch Liebe, durch Kreativität und Ähnliches und nicht durch das Harte, was irgendwie in festgefahrenen Bahnen und festen Formen agiert. Und er ist ein Gott. Es gibt irgendwann diesen Satz, er war ja in seiner Umgebung, wurde er als Gott behandelt und am Ende sagen dann die Leute, er war ja wirklich ein Gott. Also wird auch so nochmal von den Verfolgern so thematisiert und da sind wir wieder beim Gott, da sind wir wieder dann bei, ich sag mal wieder vorsichtig, dem Pan. Pantheistisch ist ja auch eine Handlung, die überall Gott zu sehen vermag oder will. Und das passiert hier auch. Der kann ja auch Pflanzen zum Leben. Der kreiert auch, wie du es sehr klar sagst, der bringt Pflanzen zum Blühen, der macht eine Landschaft. Der schafft tatsächlich, er ist ein Naturwesen, ist eine enge Verbindung zur Natur, hat wichtig bei der Toro immer wieder. Und hier doch mal deutlich, er zaubert fast, das ist kein Zauber, das ist eben göttliche Kraft, die aber nur in Verbindung mit der Natur geht. Der Mensch muss eins mit sich sein, mit der Natur sein, nur dann funktioniert es. Wenn er es nicht ist, sind wir bei den Maschinen, Maschine ist immer ein Problem, eine Schwierigkeit. Und dieser Gegensatz, der fast reaktionär ist, aber gleichzeitig hochinteressant, vor allen Dingen in Anbetracht der Umweltsituation auch hochaktuell, macht den Film wieder noch ein Stückchen besser. Und deshalb muss ich sagen, ich drücke ja ganz fest die Daumen, dass er es doch noch schafft, seinen Lovecraft zu verfilmen. Dass bitte mal das Geld zustande kommt nach dem Oscar-Gewinn, kann man das eigentlich machen. Und es kann nur gut werden. Es kann nur gewinnend werden. Lovecraft ist auch so ein großes Thema, dass ich glaube, dass Zuschauer kommen. Und dass man nicht sagt, es hat nur 100 Millionen am ersten Wochenende, war ein Misserfolg. Sondern dass man sagt, oh, Wahnsinn, es hat viel Geld eingespielt. Ich habe allerdings ein bisschen die Befürchtung, dass wenn er konkret zum Beispiel die Berge des Wahnsinns verfilmen könnte, die Frage ist natürlich, wie sehr passt er das an eine eigene Story, weil dass das visuell alles überzeugend ist, gar kein Zweifel. Aber nun zeichnen sich Lovecraft-Geschichten nicht gerade dadurch aus, dass da eine unterhaltsame Standardgeschichte erzählt wird mit die Charakteren fokussiert ist oder so. Da geht es zwar immer um diese Schrecken, aber ganz wenig um Charaktere. Und das kann Del Toro ja eigentlich ganz gut. Und da frage ich mich, wenn er das verfilmt, ob er da nicht zumindest das noch ein bisschen ergänzen wird um was Eigenes. Da unterschätzt du ein bisschen doch Lovecraft. Es gibt bei ihm auch Charaktere, die Veränderungen unterworfen sind, die teilweise auch von Vergangenheit getrieben werden zu etwas, die sich verwandeln, diese Fischmenschengeschichten und so. Also es gibt es durchaus, diese Charaktere, die bei ihm auftauchen. Es ist viel Arbeit, die umzusetzen, dass sie filmisch wirken und dass sie vor allen Dingen in der Galaxie, nenne ich mal, in der Del Toro-Galaxie auch als Figuren funktionieren. Aber ich traue ihm zu, dass er das schafft, dass er Figuren lebendig werden lassen kann, sei es durch kindlichen Blick oder fast kindlichen, möglich ist es. Okay, wir können also gespannt sein, ob das noch kommt. Ich weiß gar nicht, wissen wir irgendwas über seine zukünftigen Projekte, naheliegenden Projekte? Ich weiß es nicht. Du sagst ja das Videospiel, ich denke, da ist jetzt die Arbeit dran und Strain hat gerade aufgehört. Also ich denke, er ist eigentlich frei für neue Aufgaben. Wer weiß, was er wieder plant oder was er vorhat. Wir drücken ihm die Daumen, dass es so weitergeht. Einer der interessantesten lebenden Filmemacher. Und wahrscheinlich einer der wichtigste mexikanische Regisseur. Denke ich auch. Ich bin super gespannt, was da noch kommen wird. Wie gesagt, bisher tatsächlich vergleichbar noch überschaubar, aber der hat ja noch einige Jahre vor sich und einige tolle Filme, denke ich. Danke, Tom. Danke, Lars. Bis zum nächsten Mal.